schon längst Zähne durch. Komm zum Ende. Ich meine, der sagt ja eigentlich sowieso immer dieselben Sachen. Insofern könnte man also auch versuchen, dieses Gespräch jetzt zu führen. Ich bin aufgezeichnet und Jürgen kann ja dann einfach reagieren bzw. eher agieren. Ich bin voll am Leben, Baby. Hey, Jürgen, ne? Alles klar? Wie geht's dir? Hey, Johnny, wie geht's dir? Hä? Bei mir ist okay, ja. Ja. Sieht man? Ja, na weißt du, ja. Komm, sag mal, warte. Ach echt. Nee, du kannst ja nicht ach echt sagen, ohne dass ich irgendwas Substanzielles gesagt habe. Ja, wie lieb ist ein Butterkicher, ne, kannst du, Baby? Oh, großartig, toll. Wo bist du heute eigentlich? Ja. Johnny! Nee. Das ist schwierig, wa? Nee, vorproduzieren. Nee, da kommt nur Schrott raus. Merkst du doch, nein, oder? Nein, doch. Nein, erst du. Nee, ich will nicht. Mach doch mal. Nee. Das hab ich nicht so. Ach komm, mach selber. Ja. Nee, ja. Nicht. Was hast du denn eigentlich für ein Hemd an? Überhaupt kein Hemd an. Vogel, hätten wir absprechen können, hätte ich heute ein Hemd angezogen. Ach so, ist peinlich. Wo ist das her? Ist kein Hemd. Ja, doch, so billig. Nein, ist kein Hemd, war auch nicht billig. Ja. Ist Versace. Nee, meinst du auch billig? Also, ist auch so flohmarktmäßig eigentlich. Weiß nicht, 3 Mark oder so. Höchstens. Johnny, hast du nicht ein bisschen das Gefühl, dass? Nee, stimmt nicht, es war teurer. Das war für 5 Mark und zwar ist das ein bisschen schwerer als die anderen Sachen. Johnny, ich hab ein bisschen Gefühl, dass du das. Hast du denn hier noch diese billigen Turnschuhe, wo du so stolz drauf bist, die so super billig waren? Muss ich mich hier beschimpfen lassen? Johnny, kann ich wegdrehen? Was haben die nochmal genau gekostet? Sag mal. 2,50. Was waren die teuersten Schuhe, die du dir jemals gekauft hast? 120 Mark. 120 Mark? Überleg mal. Halt doch schon geantwortet. Ach, Johnny. Johnny, mach mal eine intelligente Bemerkung für die Hörer draußen im Lande. Ey, deine Sendung ist vorproduziert. Da sollte dir doch nicht schwerfallen, meine intelligente Bemerkung zu machen. Johnny. Kannst du mich nicht mehr daran erinnern, schau. Johnny. Ja. Nee, heute, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber heute habe ich nicht so viel Zeit. Ich muss weg zeitig. Und ja, ist noch eine total dringende Frage? Nee. Ach nee, das würde zu lange dauern, die jetzt zu beantworten. Nee, ich sage einfach schon mal Tschüss, weil es fand gerade am Dienstag. Viel Spaß im Sprechfunk und ja, viel Spaß, Jürgen. Ciao. Tschüss. Ich habe ja eigentlich nur Standard übrig, als zu sagen, dass es jetzt nochmal 22:03 ist und wir im Grunde anfangen könnten. Oh, you stupid! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Och Mann, jetzt fährt die blöde Platte wieder her. Werte Anwesende, in dieser Zeit, in der die Schnelligkeit der Aeroplane beginnt, mit der Schnelligkeit der Erdumdrehung in einen Konkurrenzkampf zu treten, ist es notwendig, die Nutzbarmachung des technischen Fortschritts für die Allgemeinheit zu überprüfen. Deswegen hören Sie heute die Kantate des kleinen Mannes, Tempo der Zeit. kriegt man schon ungefähr eine Ahnung, wovon die Sendung heute handeln könnte. Autorennen? Wegrennen? Aber schon nah dran, ne? Tempo ist das Thema, Geschwindigkeit. Und das alles ohne Johnny, der so flink sein kann. Sauber zu Ende gebracht, die Jungs. Mann, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Vielleicht sollte ich erst mal die Telefonnummer durchsagen lassen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. So, und ansonsten hätte ich am Ende, ach, das wäre natürlich schön, wenn jetzt ein junger Philosoph anrufen könnte und vielleicht einen Kurzvortrag zur Geschwindigkeit halten würde. Liegt ja nahe, könnte man sich gleich auf den französischen Strukturalismus werfen. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Katja aus Frankfurt. Katja, du bist aber jetzt nicht gerade, du studierst nicht Philosophie. Nein, studiere ich nicht. Ah, das ist natürlich blöde. Aber ich habe ein Problem, wo du mir vielleicht mal helfen kannst. Ach so. Und zwar muss ich jetzt erstmal die Kurve zu deinem Thema finden, also Schnelligkeit. Ich war heute ein bisschen zu langsam. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ja. Und zwar habe ich zu spät das Radio eingeschaltet. Habe ein Lied gehört und die Nachmoderation passte, es war eine Open Box, direkt auf mich. Und nun habe ich überlegt, wer mich vielleicht hätte grüßen können, aber ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich war ja zu langsam. Ja, du warst zu langsam. Ja, richtig. Vielleicht kannst du mir helfen und mir sagen, wer mich grüßen wollte. Nee, woher soll ich denn das jetzt wissen? Deine Leute da im Hintergrund vielleicht mal. Nee, da sind keine Leute im Hintergrund mehr, oder? Ach, du bist ganz alleine. Ich bin jetzt, nicht ganz alleine. Britta ist da, wobei die blättert doch gleich. Und kickt nach, was für ein Song war denn das? Stand By Me war das. Was war das? Stand By Me. Stand By Me. Stand By Me, Stand By Me. Britta guckt nach. Weil du bist doch sonst immer so... Hilfsbereit. Ja, und so gut gebildet. Ja, aber das ist ja keine Frage der Bildung, das ist ja bloß eine Frage der Geschwindigkeit. Manchmal bin ich, ja, aber ich bin schon manchmal ein bisschen langsam vom Kopf her. Ach, habe ich nicht das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Nee, auch Britta konnte das jetzt nicht rekonstruieren. Ach, Katja, ärgerlich. Schade. Nun, konnte ich dir leider nicht helfen, tut mir leid. Hast du vielleicht noch eine Idee, was ich machen kann? Deine Umgebung aufmerksam beobachten. Und wenn jetzt, wenn dir morgen zum Beispiel ein junger Mann über den Weg läuft und der so einen erwartungsvollen Blick hat, ja, dann könntest du hingehen und so ein bisschen schüchtern nach unten die Augen so in die Winkel schieben, rüberschieben und ein bisschen nach unten. Super. Und mit den Augen, wie heißen die Augendeckel, um die Lider so ein bisschen klappern und ein schüchternes Danke sagen. Und dann wird sich das ruhig alles aufklären. Hast du denn vermutet, ja? Wer könnte denn da in Betracht kommen? Also ich habe gleich eine Freundin angerufen, die wusste von nichts. Nee, eine Freundin nicht, das war ein Mann. Ja, ich weiß es leider nicht. Ey, es denn bei mir, da geht's um andere Sachen als bei Freundinnen. Das ist total doof, ja. Das war auch noch so, weil ich bin gerade allein zu Hause, meine Eltern sind verreist. Ja. Und noch so, ich soll nicht traurig sein, so allein in der Wohnung. Viele männlichen Menschen in Verdacht. Überhaupt nicht, nein, vielleicht. Sei aufmerksam. Welches Sternzeichen bist du denn, Katja? Fische. Ja, ja. Wieso? Naja, ne, ich wollte jetzt nur mal laut ja, ja sagen. Wenn wenn ein Sternzeichen kommt, dann sagt man immer, ja, natürlich, klar. Als ob es zu mir passen würde. Ja, wollte ich jetzt auch nur sagen. Ach so. Pass mal, das morgen deinen Tag hat, ja. Drückst du mir die Daumen? Ja, klar. Ja. Okay, alles tschüss. So, Mensch, jetzt, krieg mal, jetzt rufen hier gleich ganz viele andere. Ich habe ja den Verdacht, dass da keine Philosophen dabei sind, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen über Virioi-Geschwindigkeit und Politik referieren könnten. Tag, bist du ein Philosoph? Ja, absolut. Ach, jetzt fangen die an. Ja, so ein Lebensphilosoph, da bin ich schon durch und wird lange erwähnt und gut und zu viele Köche verderben den Brei, sind so die zentralen Aussagen meines philosophischen Gedankengebäudes, ja? Aha. Ja, so, oder? Wie heißt denn du? August. August. Jo. Aber was, wie kommst du denn darauf, jetzt hier anzurufen, wo ich, sagen wir mal, aufrufe, dass Philosophen sich hier melden sollten? Meine Freundin ist Philosophin. Das glaube ich gerne. Ja, so. Ja? Die wird ja doch eher so eine, sagen wir mal so, die Ogenestsche Lebensverachtung haben, dass sie mit dir da aushält. Meinst du? Also ja. Ich hab ein Lexikon gerade rausgeholt und unter Geschwindigkeit nachgeguckt. Nee, das reicht mir nicht. Dann. Kannst du vielleicht später nochmal versuchen, ja? Mit Elchen? Nee, auch nicht. Ach so. Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, klar, ciao. Tschüss. Kinder, ich bin so freundlich, dass ich mich an so einer Stelle jetzt bedanke. Das ist ja völlig überflüssig. Hallo? Ja, hier ist Katja. Katja? Ja. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass du im 10. Semester Philosophie studierst. Nee. Und dich gerade an Kant abrackerst. Was? Nee. Ja, Tag Katja. Hallo. Ich wollte nur sagen, also ich war diejenige, die sich bei der Open Box dieses Lied gewünscht hatte. Du hast dir dieses Lied gewünscht? Ja. Aber nicht für Katja? Nee, eigentlich für mich selber. Für dich selber nur? Ja. Ah, jetzt hast du natürlich die andere Katja ein bisschen enttäuscht. Ja, das tut mir leid auch. Ja, aber das hast du doch jetzt aber eigentlich selber in der Hand gehabt. Du hast ja jetzt gesagt... Ja, ich könnte dir jetzt vielleicht nochmal begrüßen. Na, dann grüße mal. Ja, also schönen Gruß an Katja. Das wird sie natürlich trösten. Ey, ich hab ihr einen Mann versprochen. Ja, das tut mir auch wieder leid. Ja, Katja. Na, vielen Dank erstmal für deinen Anruf, ja? Gut, tschüss. Eieieiei. Hallo? Hallo? Och, kein Philosoph. Wobei, der sagt nichts. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Hallo? Bin ich auf Sendung? Ja. Tag. Hast du jetzt irgendwie so eine Message, weil du so vorher gefragt hast, ob du auf Sendung bist? Willst du jetzt vielleicht ein Statement verlesen? Ich hatte hier so diesen Hörer daneben gelegt. Ach so. Verstehst du? Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, kennst du die kastrierten Philosophen? Ja. Und wieso nennen die sich so? Ey, musst du die Frage die kastrierten Philosophen fragen? Nee, du hast doch gesagt, du kennst die. Ja, und? Ne, dann kennst du sie vielleicht persönlich. Nee, kennst du sie nicht persönlich. Ach so. Das war jetzt deine ernste Frage? Mhm. Also kannst du die als beantwortet betrachten, oder? Mhm. Doch. Böser Kuttner. Och, mein Herzchen. Geh mal hin zu Mutti. Lass dir über die Haare streichen und einen guten Nachtkuss geben, ja? Dankeschön. Und hör nicht mehr so lange Radio. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Oh. Oh. Kuttner. Wer ist denn da? Mark. Mark. Ja, ich muss erstmal hören. Nee, jetzt mal Deutsch, Mark. Haha. So, Mark. Geschwindigkeit, ja, oder? Ja, bist du ein Philosophiestudent? Nee. Ach, schade. Ich hätte gedacht, dass man jetzt mal vielleicht richtig mal so einen ausgebufften Vortrag über Geschwindigkeit und Politik bekäme. Das wäre doch schön, ich oder? Ich hab nur Geschwindigkeit und Wanderung. Was heißt Geschwindigkeit und Wanderung? Das sind Zehnkämpfer. Es gibt doch so Leute, die so durch den Wald laufen, weißt du? Ja. So sporttechnisch. Ja. Und dann gibt's Leute, die sich da mehr Zeit lassen. Das ist ja Geschwindigkeit. Und da bin ich halt der Meinung, oh Mann, ein Schwachsinn. Dass wenn man... Mark, den Eindruck habe ich allerdings auch. Nee. Doch. Ja? Ja. Schon ein bisschen enttäuschend, wa? Wenn man mit so einer Bemerkung so Stimmung erntet. Ja, das ist scheiße. Ja, aber da spare ich dann mit meiner halte ich mit meiner Sympathie nicht hinterm Berge. Nee, warte mal, ich fand bloß scheiße, wie ich das erzählt habe. Mark? Ja? Ich auch. Ja, gibt's mal noch eine zweite Möglichkeit? Marc, willst du dir ganz große Mühe geben und jetzt zack auf den Punkt kommen? Ja. Ja? Dann mach mal. Also, wie formuliert man sowas? Marc? Ich bin der Meinung, dass wenn man bestimmte Geschwindigkeiten einhält und so, ja, da dann ganz bestimmte Sachen passieren. Und das ist eine optimale Geschwindigkeit, in der man sich bewegt, ja? Optimal genau die Ereignisse bringt, die man braucht, verstehst du? Ja, Marc, hältst du das jetzt für eine, sagen wir mal, ausgebuffte Überlegung und Erkenntnis, die du hier vorgetragen hast? Das ist eine Erfahrung. Oder würdest du nicht eher, sagen wir mal, mit mir einverstanden sein, wenn ich sagen würde, na, das ist doch ein Gemeinplatz? Weiß ich gar nicht. Marc, du hättest allen Grund, damit einverstanden zu sein. Echt? Ja. Marc, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, gut. Ciao. Tschüss. Ach Mensch, ich hätte so gerne einen Philosophen. Dann mache ich erstmal noch einen Nachtrag zur letzten und zur vorletzten Sendung. Den musikalischen. Hä? Na, ist das klar? Ja? Ja, ja, der ist es. Harald Juhnke ist doch, manchmal ist ja auch, ich bin ja, weiß Gott, kein Harald Juhnke-Fan. Und was mir bei Harald Juhnke auffällt, ist das Star-Problem. Jede Stadt hat so die Stars, die sie verdient. Harald Juhnke, Ben Becker und, wisst ihr, was gibt's noch? Ich auch nicht. Bin und bleib ein Stück von dir, Berlin, Berlin. Man sagt von dir, du bist die dufte, ganz große Stadt. Eieiei, Harald. In dieser Zeit ein Herz noch hat. Das Leid ist vorbei, du bist wieder frei. Die ganze Welt kommt gern zu dir, Berlin, Berlin. Ich kann nicht anderswo so glücklich sein und froh wie hier bei dir, Berlin, Berlin. Ich denke, dass wir im Anschluss vielleicht hier David Zusammenschnitt der letzten Sendung machen. Widerspruch? Nee. Berlin, Berlin, man sagt von dir, du bist die dufte, ganz große Stadt. Schlägt auf dein Herz etwas matt, Freude und Schmerz finden wir hier, hier nur bei dir. Mein Lied von der Stadt. Bei dir, Berlin, Berlin. Ich kann nicht anderswo so glücklich sein und froh. Bleib hier bei dir, Berlin. Das ist der Punkt. Um Berlin eine dufte Stadt zu nennen, müsste ich schon schwer betrunken sein, glaube ich. Harald. Die Mondreise, Teil 7. Ey, doch, was ist hier, Schaban? Kuttner und David sind für längere Zeit Pauschalreisen der Reise auf dem Weg zum Mond und witzigerweise ausgerechnet an Johnny geraten, als sie weitertreffen mussten, nachdem ihnen ihre fehlende Rakete um der Weltraumtankstelle geklaut worden war. Was? Sie setzten ihre Reise also zu dritt fort und hatten bisher nichts Besseres zu tun, als in Johnnys luxuriösen Raumschiff politische Lieder zu singen. Ey. Spitze hier. Geil, Kuttner hat echt da drauf. Ja, klang echt wie nach Noten gespielt, ey. Ach, das hast du toll gesagt. Ja, deine Stimme kam eigentlich auch ganz nett. Eine nette Stimme, da bist du aber der Erste, der sagt, dass ich eine nette Stimme hätte. Na, so eine traurige in deiner Stimme ist doch aufs krasseste nett. Hast du eben krass gesagt? Aufs krasseste nett, ja. Aber so schlimmer sind eure Probleme nicht, Noten und Rauchen. Doch, wir haben langsam keinen Bock mehr, hier ewig dich im Weltraum zu gondeln. So, das macht ja wohl vielleicht ein Jahr lang Spaß, dann wird's ja affig. Genau. Ist das ein Zeitproblem? Ja, na, aber nur. Und woran merkt man das? Das merkt man eigentlich ziemlich schnell, oder? Das wird doch langweilig. But what can we do? Of course we could carry around. Hey, great idea. It's actually the same, firing Sylvester on the moon or on the earth. Actually? Yeah. It's a shame, I think. No, the same, I said. Sylvester ist langweilig. Well, they have you right, so or so. Das wissen wir nicht. Außerdem, wer weiß, was uns auf dem Mond überhaupt erwartet. Honeymoon. Wahrscheinlich kann man noch nicht mal schwimmen gehen. You would go swimming. Ja, yeah, I don't rutsch, I swim into the new year. Great. Ja. Ich war immer nur in der Sauna, ich gehe immer nie ins Schwimmbad, fällt mir ein. In die Sauna kommt man ja ohne drin. Ohne was? Butterbrot, Tragetaschen. Butterbread carry bags. Ja. Ja. Gut, kehren wir also um. Ja. Würde auch ganz gerne mal wieder ein paar andere Freunde sehen. Your German friends? Ja, auf Dauer können wir noch mit zwei Kumpels nicht auskommen. Was sind jetzt zwei Kumpels? Wer sind denn dann die Freunde? Na, die ich immer so besuche. Ja, visiting friends. Ja, oder mit denen ich mal ins Theater gehe oder so. Also, deine Kenntnis des männlichen Geschlechts holst du in Theaterinszenierungen? Verstehst du nicht mehr. Wie ist das bei dir mit Männern? Hast du Typen? Ich hätte gerne mal wieder meine eigenen vier Wände auch. Nein, ich lebe noch bei meiner Mutter. Und außerdem können wir auf Erde viel besser Musik machen. Canadian Country? Ja, Country Music. Mach ich auf dem Mond. I think I like Canadian Country Music. Ja, macht ja sonst auch kaum jemand. No Country Music, no Country in Germany. Ja. Honky Tonk Country. Hat ja mal den Karre, dann üben wir schon mal ein bisschen. Okay. Was let's play Johnny Cash. What do you like, Johnny Cash? Nee. Let's make a compromise here. Let's play It's Voll PC. Voll in Song. Honky Tonk Country. Honky Tonk Country. Super, nochmal. Sure, wunderbar. Honky Tonk Country. It's voll PC. Let's make a compromiss. Honky Tonk Country. It's voll PC. Yeah. Honky Tonk Country. Mann, da wurde ich ja wieder vorgeführt. Vielen Dank, David. So, Kinder, ist klar, welche Sendung hier ist? Mal sehen, ob schon jemand mit dir zugehört hat. Hallo? Hallo, hier ist der Kalle. Tag, Kalle. Oh, bin ich schon auf Sendung? Ist klar, welche Sendung das hier ist? Oh, scheiße, tut mir leid, pass auf. Ja, muss ich nicht schämen. Ich wollte nur wissen, ob du weißt, was für ein Thema wir heute haben hier, oder ich habe. Welches Thema denn? Ich habe hier so eine Philosophie, also ich hatte was Geschwindigkeit. Das Thema ist nicht Philosophie, sondern das Thema ist? Ja. Eine präzise Frage und jetzt eine präzise Antwort von dir. Das Thema lautet? Geschwindigkeit und... Kommt aber zögernd drüber. Ich habe gerade ganz kurz mal reingeschaltet und bin jetzt aber gerade dabei, hab mir gerade was zu essen gemacht und hab jetzt gerade kurz was anderes laufen. Was hast du anderes laufen? Jetzt hör ich gerade Musik, aber weil ich habe hier gerade aus Philosophie halt die Geschichte der Philosophie. Halt, also wie überhaupt halt Philosophen überhaupt erstmal zu dem Zweck, zu dem Daseinsberuf gekommen sind. So einen kleinen Zweizeiler, den wollte ich mal vorlesen. Einen Zweizeiler? Ja gut, also ein bisschen mehr als zwei Zeilen. Aber wenn das nicht ganz das Thema ist... Warte, das ist jetzt quasi eher so aus dem Lexikon. Ja... Wieso Philosophie entstanden ist. Hast du ein Verhältnis zu Philosophie? Nee. Doch, ja. Inwiefern? Na, ich war in der Schule gehabt, halt Philosophie. Ach so, naja, das ist aber nun nicht so, dass man damit prahlen könnte, oder? Ja, philosophieren wir doch alle, oder? Wer bist du? Was gibt's? Ja, wie heißt du? Was gibt's morgen zu essen? Ja, gut, also, aber ihr macht das jetzt halt nur auf Politik oder was? Nein, ja nicht. Ihr Thema lautet Geschwindigkeit. Und da ist nämlich ein großartiges Buch von dem französischen Philosophen Paul Viriot heißt der. Und der heißt Geschwindigkeit und Politik. Also, und so dachte ich mir, hätte man ja vielleicht möglicherweise einen gebildeten Zuhörer dabei, der Philosophie nicht nur ein bisschen in der Schule gehabt hätte, sondern der jetzt sagen könnte, ja, Viriot ist ja der Auffassung das. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich das Thema ein bisschen verfehlt und zum Thema Geschwindigkeit kann ich sagen, ich bin ganz schnell auf der ja, super, dankeschön. Gut, Kinder, das Thema ist euch klar, ja? Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik. Gleich kommt nämlich die Nachrichten, das Fritz-Kurzinfo. Und wenn jetzt doch noch ein Virio-Spezialist dabei wäre, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir dann, sagen wir mal, zum Anfang unseres gemeinsamen Telefonierens vielleicht einen Kurzvortrag hätten. Ansonsten reden wir eben so über Geschwindigkeit, wo Geschwindigkeit wichtig ist, wo Geschwindigkeit unwichtig ist, wie schnell ihr überhaupt schon mal wart und ob Geschwindigkeit vielleicht nicht voll auf die Nerven geht und warum die bei MTV die Videos immer so schnell schneiden und Brot schneiden überhaupt gar keinen Spaß machen. Hey, Schade, dass Johnny nicht da ist. Das sind die Pudis. Mit dem Säbeltanz. Den wir uns nachher noch in einer anderen Variante anhören können. Von der Theo Schumann-Kombo. Aber die ist schon ganz nett hier. Trotzdem es die Pudis sind. 1971, Säbeltanz, Aram Khachaturian. Da hält's ab, die Deutsche Demokratische Post, oder? Muss das schön laut machen, ist so schwer nachzutanzen wie zu Drum and Bass. Voll die schnelle Musik. Ich denke, wir machen hier einfach mal Pause. Jetzt ist nämlich genau 22.30 Uhr und ab und dann habe ich ja doch den Ehrgeiz, meinen Kollegen Matthias Kerkhoff pünktlich beginnen zu lassen. Das ist möglich. Danke. Kurzinfo. Einwanderungsgesetz. Die französische Nationalversammlung begann am Abend mit der zweiten Lesung des umstrittenen Ausländergesetzes. Die Regierung verteidigte die Vorlage als notwendige Maßnahme gegen illegale Einwanderung. In Paris versammelten sich 20.000 Menschen zu Protesten gegen die Verschärfung des Ausländerrechts. Auch in Marseille, Lyon, Bordeaux und Rennes fanden Demonstrationen statt. Reizthema: Israel will den umstrittenen Bau jüdischer Wohnungen in Ost-Jerusalem durchsetzen. Das bekräftigte Ministerpräsident Netanyahu im Rundfunk. Die Pläne zur Errichtung von 6.500 Wohnungen sollen morgen im Ministerausschuss genehmigt werden. Zwischenfall: Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und Bewohnern der Ortschaft Hishmeh im Norden Jerusalems ist ein Palästinenser erschossen worden, drei Araber wurden verletzt, einer davon schwer. Anti-Drogen-Programm: US-Präsident Clinton will im Kampf gegen den Rauschgiftkonsum verstärkt bei der Jugend ansetzen. Dazu sollen im kommenden Jahr insgesamt 16 Milliarden Dollar eingesetzt werden. Schwerpunkt des Programms ist eine Aufklärungskampagne mit Anti-Drogen-Spots im Fernsehen. Abrüstung. Die Bundeswehrbestände an Antipersonenminen werden nach den Worten von Außenminister Kinkel bis zum Jahresende vollständig vernichtet sein. In Mosambik ist heute eine internationale Konferenz über das Verbot von Landminen eröffnet worden. Gibt es brisante Meldungen aus der Welt des Sports? Nein. Nee. Wetter. Abends und nachts gelegentlich Schauer, dabei windig, 4 bis 7 Grad. Morgen ebenfalls windig und vereinzelt Schauer um 9 Grad. Verkehr. Fritz, Heinz und Horst wünschen gute Fahrt. Hi, danke schön. The Crazy World of Fritz präsentiert ein Breakfast am Abend. Billy Black. Billy Black mit Band. Live in Berlin. Mittwoch, 19. März in Huxley. Black, festgebucht von Fritz. Ach, da muss man aber hingehen, würde ich mal sagen. Yes, that is a sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das will ich dann gerne machen. Die Telefonnummer hier ist 4081 110. Das Thema lautet Geschwindigkeit. Geschwindigkeit in eurem Leben. Sagen wir mal auch philosophische Überlegungen zum Thema Geschwindigkeit, wenngleich ich da eher misstrauisch wäre, weil ja inzwischen jeder, den man fragt, ob er dann irgendwie ein bisschen Ahnung von Philosophie hat, sagt er, ja, doch, irgendwie bin ich ja auch schon ein Philosoph. Das ist nicht schön. Da sollte man sich doch bescheiden und sagen, nee, von Philosophie habe ich keine Ahnung, so wie ich es hier an dieser Stelle mache. Und damit ihr jetzt, sagen wir mal, mentalitäts- und vibe-mäßig, ich weiß, es klingt aus meinem Munde wieder sehr missverständlich, sagen wir mal, dass eure Vibes sich da so ein bisschen eintunen, eingrooven können. Hier noch den Restsäbeltanz von Budis von 1971. Und dann telefonieren wir irgendwann los und hören vorher aber noch ein bisschen halbautomatischen Anrufbeantworter. Einverstanden? Wer wollte da wieder reden? Was heißt das nicht wieder reden, sondern widersprechen? Für Potsdam 74 81 110. Verlogen und voll autoreferenziell. Wenn da war ja keine Stimme zu hören, wenn noch einem Instrumental so eine Ansage kommt. Tach, hallo? Ist Markus, hallo? Hallo Markus. Ich frage jetzt nicht nach der Philosophie weiter. Markus, von wo rufst du an? Hm? Von wo rufst du an? Berlin rufe ich an. Ach, kannst du das mal genauer machen? Charlottenburg. Ganz leise im Telefon. Ehrlich? Ja, aber am Radio geht. Kann ich dir nicht weiterhelfen, glaube ich. Ja, na, Problem ist ja schon gelöst. Ja, wie alt bist du, Markus? 26. 26? Da hat man ja doch wahrscheinlich schon die ein oder andere Geschwindigkeit erleben können. Ja. Bist du denn eher ein Freund von Geschwindigkeit oder ein Feind von Geschwindigkeit? Ja, ja, ein Freund von Philosophie. Du bist ein Freund von Philosophie? Ja. Was heißt denn das? Ich habe mich jetzt ja nicht getraut, nach Philosophie zu fragen bei dir. Ja. Inwiefern bist du denn ein Freund von Philosophie? Na, so hobbymäßig, ganz nett. Jetzt beschreibe mal, wie da dein Hobby aussieht. Also sagen wir mal, wenn man einen Briefmarken sagt, hat man eine ungefähre Vorstellung, was er macht. Oder wenn der irgendwie Guppies züchtet oder sowas. Aber wenn man jetzt Philosophie als Hobby betreibt. Nein, man guckt sich den einen oder anderen Text an und versucht ihn zu verstehen. Seit wann ist es denn dein Hobby? Ein paar Jahre. Drei Jahre. Schon immer, wer weiß. Ah ja, und naja, sagen wir mal, drei Jahre ist realistischer als und immer. Machst du dir dann so Notizen? Ja, kommt vor. Ja? Und versuchst du das jetzt gewissermaßen systematisch zu erobern, dieses weite Feld der Philosophie, oder liest du mal hier ein bisschen was und da ein bisschen was? Ja, so Erkenntnisphilosophie vielleicht. Ah ja. Und hast du dann jetzt, sagen wir mal, am Firmament deines philosophischen Denkens, hast du da besonders hell leuchtende Sterne? Nee, habe ich noch keinen entdeckt. Hast noch keinen entdeckt? Ja. Darum musste ich immer noch beim Determinismus bleiben. Ja, was hast du denn da so in der letzten Zeit gelesen, im letzten halben Jahr? Aristoteles, Kant, Popper. Ach, und dann aber immer so hin und her gesprungen. Na, es war eine Linie, alles nur Erkenntnistheorie-Texte. Ah ja. Und dabei ist also von Aristoteles, dann Kant, dann Popper. Ja, nee, Popper war zuerst. Ach, dann von vorne nach hinten gelesen. Ja, na erst vorne und dann von hinten nach vorne. Ah ja. Da spielt aber die Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht so eine zentrale Rolle in der Erkenntnisphilosophie, oder? Nee, aber Geschwindigkeit ist Strecke pro Zeit. Da braucht man ja keine Philosophie für. Das ist jetzt irgendwie die physikalische Definition. Ja, aber man kann die ja allgemein benutzen. Wie würdest du denn dann jetzt Strecke durch Zeit schnelle Musikstücke von langsamen unterscheiden? Na, wenn man schnell geht, muss man schnell umgreifen oder schnell trommeln oder weiß ich, kommt aufs Instrument an oder schnell die Tasten drücken. Wie kommt man sonst drauf, das schnell zu nennen? Meinst du, dass das am Machen liegt? Das ist doch eher, Ja, oder die Töne folgen in schneller Folge dadurch natürlich. Ja, aber das ist ja dann Ton pro Zeit und nicht Strecke pro Zeit. Ja, man muss ja Strecke zurücklegen, um die Töne hervorzurufen. Oh, das ist jetzt aber ein ganz schwer materialistischer Ansatz. Tja. Ja, bin ich ja voll überfordert. Ja, umsonst, sonst müsste man völlig abgedreht anfangen und sagen, es gibt gar keine Zeit. Da gibt es auch keine Geschwindigkeit. Nee, ich überlege gerade bloß, ob jetzt nicht so ein subjektiver Begriff von Geschwindigkeit, ob der sich denn jetzt mit dem Physikalischen noch irgendwas zu tun hat. Ja doch, subjektiv, da gehen die Gedanken ja langsam durch den Kopf sozusagen. Ja, aber das sind ja wahrscheinlich schwer Strecken zu messen, oder? Wieso nicht? Natürlich, Nervenbahnen haben doch Strecken. Und du meinst, wenn man schnell denkt, dass dann zack, zack, huschen die Gedanken durch die Nervenbahnen hin und her, und wenn man langsam denkt, ja, dann trotten die so vor sich hin. Vielleicht werden sie schneller verschaltet, kann man ja annehmen. Bin ich ja doch noch an den Philosophen geraten. Gibt denn für dich, so sagen wir mal, Lebensbereiche, wo Geschwindigkeit unangemessen ist? Oder hohe Geschwindigkeit unangemessen ist? Wo hohe Geschwindigkeit unangemessen ist? Wo du gewissermaßen der Langsamkeit ein Loblied singen würdest? Na, das hängt immer vom Maß ab, ne? Das hängt vom Maß ab, aber jetzt sagen wir mal so trotzdem grundsätzlich, sagen wir mal, Bereiche, wo man sagt, da muss man eher langsam sein? Weiß nicht, beim Denken. Meinst du? Glaubst du nicht, dass Schnelldenken ein Wert ist? Doch, hat seine Vorteile. Es gibt bestimmt keinen Bereich, wo es kein zu langsam und kein zu schnell gibt. Was erledigst du selber besonders schnell? Boah, das kommt auf die Stimmung an. Gibt es nicht bestimmte Sachen, die du immer besonders oder versuchst besonders schnell zu erledigen und andere Sachen, die du versuchst eher langsam zu erledigen? Nee, wüsste ich nicht. Doch, zum Beispiel Zigarre rauchen. Zigarre rauchen? Ja, da muss man eher langsam sein. Das stimmt, aber vielleicht auch nicht zu langsam, sonst geht's ja aus. Siehst du, und beim Fast Food muss man eher schnell sein. Da muss man nicht. Naja, wenn man jetzt, sagen wir mal, der Überschrift Rechnung tragen will. Das stimmt, beim Anstehen versucht man schnell zu sein, aber dann wird man ja sozusagen durch die Anstandsregeln wieder gebremst, dass man ja nicht vordrängeln kann. Aber man sucht sich schon möglichst die schnellste Schlange aus. Ja. Und Autofahren? Naja, möglichst nicht zu schnell, oder? Da kommt es auch wieder aufs Maß drauf an, oder? Da wird die Mitte gesucht. Ja. Trotzdem der Grundansatz ja eher der ist, maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, aber bei minimalem Risiko. Ah ja. Für Gesundheit und... Da sieht man sich dann so eine Art Güterabwägung gegenüber, die man treffen muss. Genau. Hohes Risiko oder hohe Geschwindigkeit? Nee, hohes Risiko geht einher mit hoher Geschwindigkeit. Das ist wahr. Direkt proportional quasi. Oder exponentiell. Wenn die Geschwindigkeit linear steigt, dann steigt die Gefahr eher exponentiell als nur linear. Ja, das ist jetzt so eine Behauptung, weiß ich nicht, ob das stimmt. Meinst du das, sagen wir mal, wenn man 100 fährt, ist das Risiko 1 und wenn man 200 fährt, ist das Risiko 4? Bestimmt. Nö. Das ist ein schönes Beispiel. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, Markus. Okay, tschüss. Ciao. Hallo? Hallo? Ja, hey, Tag. Guten Tag. Wer bist denn du? Hier spricht Marc, aber nicht der Marc von vorhin, sondern ein anderer. Marc. Genau. Ja, und ich habe keine Ahnung von Philosophie, möchte ich gleich mal sagen. Ja, habe ich mich jetzt schon mit abgefunden? Ich habe auch von deinem französischen Philosophen noch nie was gehört. Inzwischen nehme ich sie als Trost. Also ich hatte zwar französisch Leistungskurs und da haben wir so über Camus und Sartre und so gesprochen, aber wie heißt der? Viriot. Also sagt mir überhaupt nichts. Ah, ei, ei. Na, dann merkt ihr das wenigstens. In den Lehrplan aufgenommen werden. Mit was raus ist ja aus der Sendung. Ja. Ja, aber Geschwindigkeit ist für mich zurzeit sehr wichtig. Ja, und zwar die Geschwindigkeit des Lernens zurzeit. Und zwar, wenn ich diese Geschwindigkeit nicht beibehalte, mit der ich zurzeit lerne, dann werde ich die mündliche Prüfung wohl nicht schaffen, die am Mittwoch auf mich zukommt, also morgen in einer Woche. Und zwar ist das die mündliche Physikumsprüfung, also ärztliche Vorprüfung. Und da habe ich noch einiges zu tun. Ach, wie lange studiert man denn da immer, dass man einer mündlichen Physikumsprüfung ankommt? Eigentlich 2 Jahre, also 4 Semester. Aber ich habe schon 1 angehängt, weil ich eine Klausur mal bestanden habe. Und deshalb musste ich noch 1 Semester warten. Und dann nimmt man sich dann natürlich vor, jetzt hat man 1 Semester Zeit, wo man schön lernen kann, die ganze Zeit mit langsamer, ruhiger Geschwindigkeit. Aber dann kommt wieder so viel dazwischen, dass man jetzt halt doch wieder auf den letzten Drücker sich alles reinhämmern muss. Und mit was für Fragen wird man denn so konfrontiert in so einer Physikumsprüfung? Ja, das ist leider sehr umfangreich. Deshalb, also bei mir sind es jetzt die Fächer Anatomie und Physiologie. Ja. Also es gibt halt 4 Fächer zur Auswahl. Außerdem wären noch Biochemie und Psychologie. Aber ich habe jetzt halt meinen Brief gekriegt, 10 Tage vor der Prüfung, dass ich in Anatomie und Physiologie geprüft werde. Und ach, konntest du dir nicht mal selber aussuchen? Nee, schön wär's. Nee, das kann man sich nicht aussuchen. Das erfährt man halt erst 10 Tage vorher und dann deshalb muss man halt erst alles lernen und dann halt konzentriert die letzten 10 Tage. Ah ja. Gibt's denn da so Strategien, sagen wir mal, schnell zu lernen? Ja, also es gibt jede Menge Kurzlehrbücher. Also für die verschiedenen Gebiete gibt's natürlich so Standardwerke, das sind dann halt diese dicken Wälzer. Und dann ist es ein ziemliches Geschäft, Kurzlehrbücher zu schreiben, weil alle Studenten halt darauf schwören. Also das ist halt das Wissen absolut komprimiert, in kompakter Form. Aber diese sogenannten Kurzlehrbücher, also ich habe hier eins vor mir zum Beispiel, Anatomie, ja. Das hat immer noch 650 Seiten. Und da braucht man halt dann doch eine ziemliche Geschwindigkeit, um das zu schaffen. Oh, Rido, 650 Seiten für ein Kurzlehrbuch ist ja doch ziemlich heavy, oder? Ziemlich happig, ja. Ja. Aber das ist wirklich so das populärste. Und da lernt man dann aber so ein Zeug eigentlich, wie man Vokabeln lernt? Ja, sozusagen. Also man muss natürlich auch so die Zusammenhänge verstehen und so. Aber man muss unter anderem halt die Vokabeln, die ganzen lateinischen Begriffe drauf haben. Also für jede kleine Stelle des Körpers. Und kriegt man jetzt, sagen wir mal, wenn man 65 Seiten pro Tag lernt, kriegt man denn da noch Zusammenhänge auf die Reihe? Ja, das ist das Problem. Also man muss es versuchen. Also normalerweise lernt man ja nicht 65 Seiten pro Tag, sondern teilt sich das schön ein. Damit man das halt so nach und nach... Ja, wenn du sagst, 10 Tage und 650 Seiten? Ja, also bei mir ist es jetzt so, das ganze Buch, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Also es ist auch nicht so, dass ich noch nichts gemacht habe. Es sind halt so ein paar Themen, Komplexe, die muss ich wirklich noch gut durcharbeiten. Aber da werde ich dann halt immer so die hervorgehobenen Teile aus den Kapiteln. Also in diesem Kurzlehrbuch sind dann halt noch... dann am Anfang so sagen wir 10, also auch 10 Tage, 10 Bücherstapel und hatte einen Metronom auf dem Tisch und das liegt dann erst so Takt, Zack, zack. Und dann hat er aber wieder nichts gemacht, dann hat er den ersten Stapel auf die anderen neun verteilt und die Metronomen ein bisschen schneller gemacht und zum Schluss lagen alle Bücher dann auf zwei Stapeln und die Metronomen tack, tack, tack, tack. Nee, also bei mir sieht die Lerneinteilung so aus, dass ich ja einfach halt Karteikarten habe, mir selber halt aus den Büchern das Wichtigste zusammenschreibe und beim Schreiben lerne ich das eigentlich am besten und dann habe ich es halt nochmal komprimiert und kann dann wiederholen. Und ansonsten, mein Lernalltag sieht so aus, dass ich bei uns im Keller sitze. Da habe ich mir jetzt so eine kleine Ecke zurechtgemacht mit meinen Büchern und so. Und im Hintergrund höre ich Fritz wirklich den ganzen Tag und nebenbei lerne ich. Hey, und meinst du, dass du das Lernen unterstützen kannst, Fritz hören? Ja, doch, so im Hintergrund. Also es stört mich jedenfalls nicht. Mittlerweile habe ich mich sehr gut darauf eingestellt. Und vor allem ist die größte Abwechslung des Tages für mich jetzt Heinz, ja, muss ich sagen. Also ich lerne immer eine Stunde und immer zur halben Stunde renne ich dann nach oben, schnapp mir unsere beiden Telefone und spiele bei Heinz mit. Und heute bin ich auch durchgekommen. An dieser Stelle möchte ich gleich mal etwas meckern über Erik. Ja, also ich den ganzen Tag, wie gesagt, höre ich Fritz. Ja, bin wirklich Fritz-Fan. Sitz halt im Keller, versuche mir diese Stoffmenge reinzuhämmern und dann ruft mich meine Mutter um halb zum Essen. Ja, irgendwann muss der Mensch ja essen. Das ist schon eine Zumutung, oder? Ja, also ich esse jedenfalls, greife danach zum Telefon, komme durch, hab Erik am Telefon und bin halt beim Mini-Heinz. Und dadurch, dass ich gegessen habe, irgendwann muss ich ja mal essen, vor lauter Lernen, habe ich nicht mitgekriegt, welche Lieder zur Auswahl standen. Und da habe ich ganz nett den lieben Erik gefragt, ob er mir nochmal die drei Titel nennen könnte, aber nein, zack, er hat mich rausgedrückt. Und dann hast du festgestellt, dass der liebe Erik auch nur ein Erik ist. Genau, da habe ich dann rausgekriegt, dass es doch eher der erbarmungslose Erik ist. Da war ich dann doch etwas enttäuscht, muss ich sagen. Hi Marc, dann danke ich dir sehr für den Anruf, will ich ja nicht vom Lernen weiter abhalten. Ich möchte nur noch kurz alle Medizinstudenten grüßen, die jetzt gerade über ihren Büchern hocken und in der gleichen Lage sind wie ich. Ach ja, so ein pauschaler Leidensgruß sollte an der Stelle durchaus gestattet sein. Alles klar, viel Spaß noch. Tschüss, Marc. Ciao. Hallo? Hallo? Jo, hier ist Sebus. Hallo? Hallo, Sebus. Nimm dich mal schnell. Hallo? Hallo? Jo. Ja, Thema ist Geschwindigkeit, das hast du schon mitbekommen. Würdest du dich eher als einen Fan von Geschwindigkeit sehen? Oder meinst du, da bist du eher... Ja, doch, eigentlich schon, klar. Ach ja? In welchen Bereichen denn besonders? Ja, ich würde mal sagen, in Musik. In Musik? Ach, genau. Bei dir müsste Musik dann schon eher so volle Pulle abgehen. Ja, klar. Was denn? Das heißt eher so Punk? Ja, mehr Metal. Mehr Metal? Ja, mehr sind die. Ja, und dann aber voller Feind so von Ambient und so ein Zeug. Ja, klar. Ja, klar. Gibt es noch so andere Bereiche, in denen du vielleicht selber besonders flink bist? Ich weiß nicht. Schnell mit dem Fahrrad einen Berg runtergefahren, das kann ich gut. Ach. Denn so voll auf die Fresse. Ja, naja, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so eine besondere subjektive Leistung, oder? Nee. Da muss man sich eigentlich bloß aufs Rad setzen und dann lässt man es rollen, oder? Oder, ja, ich kann auch manchmal schnell Scheiße bauen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, gibt es noch andere Bereiche, sagen wir mal jetzt außer Scheiße und Fahrrad, wo du dich, sagen wir mal, geschwindigkeitsmäßig, Nö, eigentlich nicht. Weit vorne siehst? Nee. Ja, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Aber gerne doch. Okay, tschüss. Hallo, voll der Tschüss ab hier. Abgeschnitten. Ei, hey, guten Abend, Cody. Schönen Abend, wer bist du? Ich bin Gerd aus Dresden. Ach, Cody. Tag, Gerd. Abend, Gerd. Ja, prima, war endlich mal rangekommen hier. Ja, Mensch, aus Dresden, da ist ja aber auch ein weiter Anruf, wa? Das geht so zwei Stunden Dresden-Berlin ist zu lachen. Ja, aber nee, ich meine jetzt so der Anruf. Der Anruf, ja gut, okay. Hat ja lange Vorwahlnummer. Ach nee, die ist ja auch 0331, genau, wa? Genau, nix anderes. Stimmt, wie von wann das? Ja, kein Problem. Was sagst du? Ja, kein Problem. Nee, prima. Ja, Mensch, irgendwie bin ich heute wieder ein bisschen abseits. Ich würde was vorlesen über Geschwindigkeit. Ach, ja, mach mal. Ich hab's gefunden, und zwar, wir sind wie ein Mensch, der Auto fährt und die schwache Ahnung hat, dass er den Weg verloren hat. Statt nun anzuhalten und seine Situation zu urteilen, um herauszufinden, ob die eingeschlagene Richtung stimmt, fährt er nur noch schneller und jagt seinen Motor hoch, um noch höhere Geschwindigkeiten aus ihm herauszuholen. Wir fahren anscheinend nirgendwo hin, mit immer schnellerer Geschwindigkeit. Dieses Nirgendwohin kann in Wirklichkeit die Selbstzerstörung der menschlichen Rasse bedeuten. Wir finden immer wirksamere Waffen, um zu zerstören, und nehmen nicht wahr, dass wir den Weg unserer eigenen Auslöschung eingeschlagen haben. Das war jetzt eher so ein kulturkritisches Statement. Ja, das ist aber wegen Geschwindigkeit. Ich habe zurzeit nichts anderes gefunden. Weißt du? Ah ja. Da dachte ich mir, weil Geschwindigkeit drin ist. Könntest du mal andeuten, wo du es gefunden hast? Bei Erich Fromm. Bei Erich Fromm. Worte wie Wege. Ja. So ein kleines. Nun kann man jetzt, sagen wir mal, diese Geschwindigkeit der Menschheit geißeln. Aber wäre denn vorstellbar, dass die Menschheit wirklich stehen bleibt? Wie sollte das aussehen? Ja, kann sie ja stehen bleiben, kann sie eh nicht, aber sie kann ein bisschen langsamer. Naja, aber Fromm geht ja schon eher davon aus, dass er das Auto anhält. Aussteigen, kicken, wo man ist und dann weiterfahren. Ist auch völlig richtig, kann also sollte man machen, ich mach's auch so. Was machst du? Wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich habe ein prima Panorama, irgendwie sehe was oder sehe einen Sonnenuntergang oder irgendwas, dann halte ich natürlich an, obwohl ich kein Auto fahre, wenn ich mitfahre beispielsweise. Ja, wobei auf der Autobahn bietet es sich ja nicht so an. Ja, Autobahn ist ja auch zwei, dreimal im Jahr für mich höchstens. Ja, ist andererseits natürlich ein klassischer Ort der Geschwindigkeit. Ansonsten ist es ja, stimmt. Aber zum Beispiel würde ich auch zum Beispiel Achterbahn vermeiden und sowas. Also ich strebe da nie hin, weißt du? Ja. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt frei in die Achterbahn, ich brauche dieses Feeling in der Geschwindigkeit und dieses Kribbeln im Magen und sonst was. Und am Ende vielleicht dieses Kotzgefühl, lehne ich ab, brauche ich nicht. Ich fahre lieber dann mit dem Fahrrad mal schön schnell, weißt du? Ja. Da spüre ich wenigstens noch was so am Körper, Wind und Wärme und sowas. Ja. Na? Was machst du beruflich? Ja, beruflich mache ich gar nichts mehr, ich bin auf Rente gesetzt. Du bist auf Rente gesetzt? Ja. Wie denn das? Na, Krankheit und so. Ach so, wie alt bist du? 32. 32? Ja. Kannst du mal deinen Tag heute so kurz umrissen beschreiben? Wann bist du aufgestanden? Tag, also bei mir ist es im Moment so, dass ich bei so einem Mistwetter um 12 aufstehe. Ja, nee, mach mal jetzt nicht so pauschal, sondern sagen wir mal richtig heute. Heute bist du um 12 also aufgestanden. Ich bin aufgestanden, dann was gefrühstückt. Ja. Dann zur Rad geguckt, wie es draußen aussieht, Testwetter. Ja. Meine Stube gegangen, PC angeworfen, dann zu Fenster geguckt, Fritz angemacht. So gesungen den ganzen Tag, Fritz. So, dann überlegt, was kann ich machen? In der Bude rumgeguckt, ein Buch rausgenommen. Ja. Und zwar, naja, Huxley, schöne neue Welt. Ja. Wieder mal, zum großen Mal. Ja, dann habe ich mich an ein Bild gesetzt, dann ein bisschen gemalt und ein bisschen das gemacht, ein bisschen was geschrieben am PC und so verging der Tag, es wurde dunkel und tja, das war's eigentlich schon. Dann gab's heute, sagen wir mal, wenn du jetzt den heutigen Tag beobachtest, welche war denn die Zeit, die in der du, sagen wir mal, deine höchste Lebensgeschwindigkeit hattest? Höchste Lebensgeschwindigkeit? Ja. Könntest du die für den heutigen Tag orten? Kann ich dir sagen. Und zwar, die Finger haben sich dann schnell bewegt beim Schreiben. Das war die höchste Geschwindigkeit, die Bewegung meiner Finger. Was hast du da geschrieben? Oh, einfach so Bedarfung, noch so alte Dinger, die mir mal eingefallen sind, die ich abgeschrieben habe von N90 und 93 und so weiter. Ja, gibt es so, sagen wir mal, Zeiten in deinem Leben, in denen du besonders schnell bist? Wann bin ich mal besonders schnell? Wenn jetzt mal so, sagen wir mal, so ein Jahr Revue passieren lässt. Was für Bewegungen meinst du jetzt direkt? Oder kannst du mir irgendwas... Nö, dass du dir das selber, sagen wir mal, als einen Zeitraum empfindest, den du besonders schnell erlebt hast oder in dem du besonders schnell warst oder in dem du etwas besonders schnell erledigt hast. Es gibt Sachen, die ich mir unangenehm sind, die bringe ich dann schnellstmöglichst hinter mich. Ja. Dann rufe ich an oder ich fahre da durch die Gegend und erledige das so schnell wie möglich. Also sagen wir mal Dinge, die wirklich unangenehm sind, oder? Und gibt es so Lebensbereiche, die du möglichst, wo Langsamkeit für dich ein ganz großer Wert ist? Doch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Gegend spaziere, wenn ich mir Sachen betrachte, also die Sachen, die um mich herum existieren, dann nehme ich mir ungeheuer viel Zeit dafür. Ja, aber wobei, wenn man jetzt spazieren geht, da kommt es ja eigentlich auch wieder auf so ein mittleres Maß an, oder? Also sagen wir mal, besonders langsam zu spazieren, ist ja auch extrem anstrengend. Kann ich nicht. Oder warte mal, ich habe es beobachtet. Wenn ich jetzt in der Stadt, direkt in der City drinne laufe, bin ich schneller, als wenn ich spazieren gehe. Wenn ich spazieren gehe, kann es sogar so weit kommen, dass ich mich zwinge, du gehst jetzt langsam, du hast jetzt Zeit, du hast jetzt Muße, du kannst jetzt langsam gehen. Das kommt irgendwie automatisch. Und das Dumme ist, ich habe schon beobachtet, wenn ich schon wieder zurückkomme in die City meinetwegen, oder Randbezirke, laufe ich automatisch schneller. Es ist ganz seltsam. Ja, gut. Gerd war dein Name, wa? Genau, Gerd. Gerd, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Alles klar. Okay. Viel Spaß noch, tschüss. Tschüss. Ich denke, dass jetzt möglicherweise Zeit sein müsste, den halbautomatischen Anrufbeantworter hier abzufahren. Das versuche ich jetzt auch, sagen wir mal, besonders pädagogisch zu gestalten. Wir hören jetzt das halbautomatische Anrufbeantworterband, das eigentlich entstanden ist in der letzten Sendung. Und ihr habt heute aber wieder die Möglichkeit, euch an der Produktion eines solchen Bandes, das dann in der nächsten Sendung zu hören sein wird, zu beteiligen, indem ihr nämlich den halbautomatischen Anrufbeantworter anruft, der unter der Telefonnummer 0331 721 39 32 zu erreichen ist, 721 39 32 in Potsdam. Und da könnt ihr dann anrufen, auf Band sprechen und würdet euren Beitrag zu, sagen wir mal, so einem artifiziellen Produkt, wie wir es jetzt hören werden, leisten? Ja, hier ist Boral bei Freiberg. Okay. Ich würde gerne mal was auf Englisch machen, wenn das möglich ist. Weil ich bin nämlich so gut in Englisch. Das Telefon. Hey Gunnar, hier ist Rippe. Also was ich vermisse, weil wir ja gerade von Vermissen reden, sind so diese traumhaften Treffen zu Pfingsten von wegen FDJ-Kampfreserve der Partei. Ja, scheiß da drauf. Also ich war ein paar Mal beim Pfingsttreffen und das war richtig herrlich. Ach, schon so weit? Hier ist Olaf. Ich vermisse die Autokinos, die super Dinger, wo man da mit dem Auto hinfuhr, nicht des Films wegen natürlich. Ja, was mir gerade bei diesem Bruttosozialproduktsong aufgefallen ist, dass es diese wunderbaren runden Müllfässer überhaupt nicht mehr gibt, die die Stadtsoldaten immer mit einer Hand so elegant zu den Müllautos gerollt haben. Und ich finde, mit dem Verschwinden der runden Müllfässer ist richtig eine Kunstform verloren gegangen, nämlich das Müllfassrollen. Jetzt werden die immer so langweilig auf zwei Rädern hingefahren. Ja, hallo, hier ist Tilo. Mir fehlen die Geräte und Reglerwerke in Telto, wo ich mal gearbeitet habe. Und unser Konsumgut, der Kontaktgrill. Ich vermisse Kuscheln, ehrlichen Sex und Liebe unter den Menschen. Und schönen roten Werbetafeln zu den Parteitagen. Wir sind abermals die chauvinistischen Schornröcke. Wir wollten eigentlich nur guten Morgen sagen. Aber wenn mich meine Uhr nicht belügt, ist es noch Abend. Ja, hallo, ist Bettina. Also ich muss sagen, Tropfenfänger gibt es ja wohl noch. Ich meine, ich bin noch nicht so alt, dass ich sagen kann, es ist... Es gibt unendlich mehr Vermisser, aber wenn man jetzt ins Raufhaus geht und eine Kassiererin fragt, wo der Tropfenfänger ist, und dann sagt ihr dir, der Tropfenfänger ist rechts in diesem Regal. Und dann gehst du hin, kannst eine Tüte kaufen, da sind dann halt rote, blaue oder grüne Schmetterlinge drin mit roten, blauen oder grünen Schwänzchen und die klebt man sich die Kanne und noch genauso aus wie früher. Ja, hallo Jürgen, hier ist der Peer. Die Dinger heißen Bügelverschlüsse auf den Bierflaschen. Und es gibt nicht nur Flensburger. Werners Bölkstoff ist in Bügelflaschen, dann das Original Beugelbuddelbier, das ist ein norddeutscher Begriff, und dann auch noch das Torgauer und so weiter. Also es gibt nicht nur noch eine Sorte mit dem tollen Bügelverschluss. Und das ist mehr oder weniger im Verschwinden, weil die Flaschen ja mehrmals benutzt werden, das heißt 7 oder 9 Mal. Da musst du dich mal bei der Brauerei erkundigen. Ja, hallo Jürgen, hier ist Sven aus Schwedt. Also ich vermisse die Schokoladensorte Bambina, die ich früher gehabt habe. Die hatte mal 4 Mark gekostet. Da war vorne eine Kuh drauf und die hat so eine Sprechblase gehabt und da stand lecker drauf. Die hat ganz toll geschmeckt und die gibt's jetzt nicht mehr. Schade. Ja, guck mal, was mir noch einfällt. Hier ist nochmal Rippe. Zum Friseurhandwerk. Du hast doch gerade den Friseur an der Strippe. Was es, glaube ich, auch nicht mehr gibt, sind diese kleinen Sprühflaschen. Da war oben so ein Glasaufsatz drauf. Dann kam so eine kleine Glaspipette raus und unten war so ein richtiger Knuddelsack aus Gummi. So, dafür hast du jetzt so richtige Sprayflaschen. Und damals hast du halt einfach die Flüssigkeit, weil sie in irgendeiner fiesen Dose war, in diese tuffige Gummiknäuel reingekippt und hast dann die Leute besprüht. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Gösters lustige Instrumente Teil 33. Heute ein äußerst scheues Instrument, was durch die zunehmende Zersiedlung Deutschlands auch vom Aussterben bedroht ist. Die Vogelpfeife. Hier einige seltene Aufnahmen. Ja, hallo. Also ich möchte sagen, vielen Dank für die Informationssendung. Wie definiere ich mich zurück in die Zukunft? Dank der Bewusstmachung, der Reinkarnation von so einem Identitätsbeweisobjekten. Und mein Dank gilt besonders dem anregenden Vergangenheitsbewusstsein der geneigten Hörerschaft. Ja, hallo, ist Sebastian. Ich wollte mal das Aussterben der mechanischen Personenwagen dementieren. Wer in Berlin mal ein bisschen aufmerksam mit der U2 oder mit der U5 fährt, der wird sicherlich noch ein paar entdecken. Also ich weiß nicht, ob ich noch durchkomme, ich probiere es jedenfalls, aber wir haben so einige Sachen, die ausgestorben sind. Zum Beispiel Waschbretter oder Plumpsklos oder irgendwie so Mehlkocker und ja, und im Fernsehen dann halt noch so bei die Kinderprogramme wie Spielhaus oder John Hopper und sowas alles. Ja, hallo, ist da die Nummer 0331 721 3932? Ja, oh, scheiße, hab ich mich verwählt. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Jugend aller Nationen, unser Glück auf dem Frieden ruht, wo auch immer wir wohnen. Zeig mal falsch gemacht. Mann, Mann, so kann man an einem schönen Lied vorbeisingen, mein lieber Scholli. Ja, vielen Dank euch. Waren ja wichtige Nach- und Beiträge zur Sendung. Wer heute zum Thema Geschwindigkeit ähnliche, sagen wir mal, additive Bemerkungen hat, der kann sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. 721 39 32. Ansonsten freue ich mich, und da bin ich ja sicher, dass er wieder dabei sein wird beim Fürth. Nächste Mal dann auch schon wieder auf die Lust der Instrumentenkunde von Göster. So, die Telefonnummer hier ist 72. Ach, wobei, jetzt kommen wir eigentlich nochmal, sagen wir mal, richtig ein bisschen hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Ja, ja, ja, Sammerton, hier gibt es ein reiches auf Null. Richtig, da ist die Telefonnummer angesagt und hier ist die Hilfe. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Ina. Also ich wollte sagen, dass mit der Geschwindigkeit, also dass es mich sehr viel Sinn hat, da ich tanze. Und deswegen macht die Geschwindigkeit für dich Sinn. Naja, und gewissermaßen ohne Geschwindigkeit könnte man ja überhaupt gar nicht tanzen. Ja, eigentlich schon, weil wenn die Musik irgendwie schnell ist oder so, ich meine, dann muss man sich auch ziemlich schnell bewegen oder auch dann entsprechend langsam. Also. Wenn die Musik langsam ist, tanzt man eher langsam, und wenn die Musik eher schnell ist, tanzt man eher schnell. Ja, genau. Ja. Und hast du denn eine Lieblingsgeschwindigkeit beim Tanzen? Eigentlich nicht. Also ich mag also am liebsten natürlich schneller. Also. Aber schnell ist ja auch begrenzt. Könntest du dir vorstellen, dass du, sagen wir mal, besonders schnell tanzt und aber schneller geht's nicht? Ja, also das kommt oft das vor, wenn man schneller möchte, als die Musik eigentlich ist. Ach, wenn man selber schneller möchte, als die Musik ist? Mhm. Aber es kommt ja vielleicht doch vor, dass die Musik schneller ist, als man tanzen kann. Naja, also, ja, okay, zwischendurch mal. Werden denn, sagen wir mal, so, sagen wir mal, Geschwindigkeitswettbewerbe beim Tanzen vorstellbar? Sowas wie ein 100-Meter-Lauf? Dass man sagen kann, zack, den Bossa Nova haben sie aber in 12,3 Sekunden erledigt? Also ich finde es irgendwie eine ganz lustige Idee, aber also ich glaube nicht, dass so umzusetzen ist, weil, ist nicht. Ja, könnte ja vielleicht aber, sagen wir mal, durchaus attraktiv sein, ja? Wenn Paare mal jetzt so 1,5 Minuten tanzen und dann könnte ein schönen 5 Minuten Werbeblock kommen? Das wäre doch dann RTL-kompatibel, so eine Art zu tanzen. Mhm. Die Gedanken hast du dir aber noch nicht gemacht. Nee, leider noch nicht. Wieder, sagen wir mal, die Vermarktungsstrategien deiner eigenen Tanzfähigkeit relativ gleichgültig scheinen. Naja, vielleicht hat man wieder eine Marktlücke entdeckt. Ich glaube, ich habe jetzt im Moment gerade eine Marktlücke entdeckt. Du müsstest die nur füllen. Na gut, ich werde es versuchen. Wo tanzt du denn? Ich in Weißensee. Und in welchem Zusammenhang? Also wird jetzt wahrscheinlich nicht ein Club sein und du bist dann irgendwie Freitag ab 22 Uhr da zu treffen. Nee, das ist also eher so ein Club, aber so für einzelne Tänzer, also nicht so Gruppentänzer, sondern eher so modern. Was, ganz alleine tanzt du dann da? Nee, also in der Gruppe zusammen. Es gibt natürlich auch Solo Sachen. Ja, und aber so schöner Gigolo, armer Gigolo, sowas ist man da nicht angewiesen. Nee, sowas nicht. Aber passiert schon mal, dass man, sagen wir mal, mit so jetzt Jungs irgendwie eng tanzt. Nee, das, also naja, wenn dann eher Mädchen, weil bei uns da sind also keine Jungs und da muss halt mal Mädchen es dann machen. Ach so, aber ist das es nicht, ist so selten. Also. Ja, aber ist es dann nicht auch ein bisschen unspannend? Sag mal, wie lange tanzt du da? Wie oft tanzt du? Naja, also Montag und Dienstag, also circa 5 Stunden. Montag und Dienstag? Montag und Mittwoch. Schon. Montag und Mittwoch, jedes Mal 2,5 Stunden. Ja. Also in der Woche 5 Stunden. Ja. Ja, und bleibt da nicht manchmal, sagen wir mal, so ein bitterer Nachgeschmack, sagen wir mal, 5 Stunden getanzt und nie einen Jungen dabei gewesen? Ach ne, eigentlich nicht. Also die trifft man ja in der Schule oder so. Ja, aber dann doch schon eher in so anderen Situationen, oder? Ja, manchmal. Was heißt denn manchmal? Also manchmal trifft man wirklich nur Mädchen oder so, oder ziemlich herzliche Jungs. Also. Beim Tanzen oder in der Schule? In der Schule oder so. Ja. Naja, selbst wenn man da einen Jungen trifft, kann man ja jetzt auch mal Pause, man muss weiter ins Bio-Kabinett, kann man ja jetzt mit dem auch nicht so unmittelbar so viel anfangen. Bringt man am Montag, dann hätte man ja in Weißensee 2,5 Stunden Zeit. Ja, man hat ja das Wochenende und die anderen Tage. Ah ja. Also das kriegt man schon unter einen Hut alles. Aber da könnte sich ja, sagen wir mal, Pflicht und Neigung verbinden, Montags und Mittwochs. Naja. Ah ja. Ina, ich danke dir für den Anruf, ja? Ja, gut, danke. Tschüss. Kick an, ey. Tanzen ist ja, die Geschwindigkeit ist ganz wichtig beim Tanzen. Drück nochmal meine Nummer. Hallo, wer bist denn du? Hey, ich bin Markus schon wieder. Markus, und? Warum das jetzt schon wieder? Ja, ich hab vorhin schon mal angerufen. Ja. Hast du die Musik gespielt? Das war kurz vor den Nachrichten. Ach so. Ja. So, Markus, jetzt hast du ja im Grunde, sagen wir mal, 40 Minuten Zeit gehabt, dir was Ordentliches zu überlegen. Hast du die Zeit denn genutzt? Ich kann englischen Text gelesen. Warum das? Weil ich das machen muss für die Schule. Ja. Und dann dachtest du, jetzt ist der englische Text zu Ende, könnte man eigentlich wieder mal anrufen und sich selber im Radio hören. Ja. Das ist ja auch irgendwie toll. Ja. Und alle, ohne, sagen wir mal jetzt zu sagen, so ein Schamgefühl zu haben, dass man möglicherweise ja nichts zu sagen weiß. Nee, pass auf, doch, du hast da vorhin was mit der Philosophie erzählt, ne? Mit der Geschwindigkeit. Ja, so ungefähr, Ja, pass auf, Frage. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch rein theoretisch schneller wie mit der Lichtgeschwindigkeit laufen könnte? Wie kommt man auf so eine Frage? Markus, könntest du das erklären? Sag mal einfach ja oder nie. Gut, ja, okay, Erklärung. Also stell dir vor, ein Zug fährt mit Lichtgeschwindigkeit. So, und du läufst da drin vorwärts. Dann bist du, ne, im Vergleich zur Erde, schneller wie Lichtgeschwindigkeit. Aha. Ja, gecheckt, ne? Ja. Cool, wa? Und hast du überlegt, ob Züge mit Lichtgeschwindigkeit fahren können? Nee, ich glaube, so weit ist die Menschheit noch nicht. Das ist ja die Voraussetzung, oder? Dass er dann im Zug schneller laufen könnte. Ja, obwohl, naja, überhaupt mit dem Zug Lichtgeschwindigkeit wäre irgendwie, naja, nicht ins, naja, geht nicht, wa? Markus? Ja? Mir will doch scheinen, dass du echt ein philosophischer Geist bist. Ja, sehr groß so. Ja, die so substanzielle Fragen der Menschheit umtreiben. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Moment mal, ich möchte dir mal grüßen, ja? Nee. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Tag, wer bist denn du? Udo. Gerade wieder ein Gruß vereitelt. Alles eine Frage der Geschwindigkeit. Udo, Tag. Tag. Geschwindigkeit ist ja nur dein Thema. Du bist jetzt 23 Jahre alt und als Thema beschäftigt dich jetzt schon die letzten 18 Jahre. Ich bin 24. Du bist 24. Leider bist du eh ein Jahr älter. Demnächst 25. War jetzt aber doch cool von mir hingeschätzt, oder? War gut. Ja? Na gut, wir hatten uns schon öfter mal, ja. Ah ja. Udo, wann hast du denn das erste Mal angefangen, über Geschwindigkeit nachzudenken? Ach, so ein Schreck. Das muss doch auch einen Anlass gehabt haben. Was? Das muss doch einen Anlass gehabt haben. Man kommt ja nicht aus dem Stand dazu, über Geschwindigkeit zu überlegen. Ja, vielleicht als du das erste Mal Fahrrad gefahren bist. Ja. Was hat dich denn jetzt am Phänomen der Geschwindigkeit besonders interessiert? Jetzt sagen wir mal, der Begriff an sich, die Entwicklung des Geschwindigkeitsdenkens in der Geschichte der Menschheit oder sagen wir die wirklich praktischen gesellschaftlichen Auswirkungen einer zunehmend in Geschwindigkeit verliebten Gesellschaft? Ach du Scheiße. Mann, hör auf, das geht mir jetzt zu schnell. Du hättest dich ja jetzt nur für eins entscheiden müssen. Ist im Grunde wie beim Heinz. Man muss jetzt bloß die richtige Melodie raten. Na, ich bin gutes Mittelmaß, sag ich mal so. Ja. Ja. Ich halte mich irgendwo immer auf der Mitte, in der Mitte auf. Ja. Ja. Sag mal, aber Mittelmaß ist doch eigentlich eher ein Schimpfwort, oder? Naja, nee, würde ich mal so nicht sagen. Siehst du das jetzt, wenn du dich als Mittelmaß bezeichnest, eher als Lob oder als Kritik an deiner Person an? Mehr Lob. Mehr als Lob? Ja. Wenn ich so überlege, was meine Musik ist, so ziemlich schnell. So middle of the road? Nee, schnell. Mainstream? Naja, aber Mittelmaß, du hast doch gerade Mittelmaß gesagt. Was meine Musik angeht, ist schnell und dann... Ja, also bei dir ist dein entscheidender Geschwindigkeitsbereich ist Musik. Erstmal, ja, na doch, ja. Ja, doch, ganz klar. Du verfügst nur aber jetzt, sagen wir mal, über so Fertigkeiten, Fähigkeiten, in denen du eine hohe Geschwindigkeit entwickeln kannst und schneller bist als andere? Ja, gibt auch, ja. Ja? Ja. Worin denn? Na gut, wenn ich überlege, so was ich so mit Fahrrad runterradel, da bin ich relativ schnell. Mit dem Fahrrad bist du relativ schnell. Ja. Ja. Im Gegensatz zum, Jetzt mit Wort nicht so. Mit Wort nicht so, nee. Nee. Mit anderen Sachen noch? Sag mal, dass du vielleicht zum Beispiel ein schneller Küsser bist? Nee, da bin ich eher langsam. Da bist du ein langsamer Küsser? Ja. Ja, und wie reagieren jetzt so die von dir geküssten Frauen darauf? Ja, die lassen sich gerne gefallen, würde ich sagen. Bist du dir sicher? Ja. Kommt nicht vor, dass sie jetzt zum Beispiel mal keine Luft kriegen oder sagen wir mal nach einer halben Stunde abwinken und sagen, sie wollen sich jetzt ja nochmal hinsetzen oder sowas? Nee, ich bin ja so langsam, dass sie noch Zeit haben zum Atmen, also. Ja. Und so schnelles Küssen liegt dir überhaupt ja nicht? Nee. Wie lange kannst du so, sagen wir mal, am Stück küssen? Hast du das schon mal gemessen? Eine halbe Stunde war auf jeden Fall schon mal. Du hast dich eine halbe Stunde durchgeküsst und nichts anderes weitergemacht? Nee, ja. Und dann doch voll in Gedanken beim Küssen gewesen? Oder hast du dann, sagen wir mal, eine halbe Stunde ist ja wirklich eine Menge Zeit. Ja, hast du dann doch die Gedanken schweifen lassen? Na, nicht nur die Gedanken, auch die Hände. Die Hände. Ja, die Gedanken und die Hände. Ja. Ja. Und wohin sind die, also was jetzt mit den Händen passiert ist, kann man ja eine ungefähre Vorstellung haben. Wohin sind dann die Gedanken geschweift? Na, dieselbe Richtung wurde gegangen, ja. In dieselbe Richtung. Die sind dann doch sehr nah an den Händen kleben geblieben. Hm. Das heißt, du hast dann nicht jetzt einmal strategisch, taktisch gedacht oder... Na doch auch, ja. Ja? Ja, klar. Aber sehr auf den unmittelbaren, auf den entscheidenden Punkt hin. Nee, so unmittelbar nicht, aber jetzt, man kuschelt gerne und so, ja. Ja, doch. Aber dann sagen wir, dann denken wir jetzt dann auch voll von diesem Küssen quasi okkupiert. Also du hattest keine, sagen wir mal, noch Denkräume frei, in denen sich so, sagen wir mal, Alltagsnöte oder Sorgen artikulieren können. Nee, überhaupt gar nicht. Voll konzentriert, ja. Ja. Ja. Und wie ging es dann aus? Wie ging es dann weiter nach einer halben Stunde? Oh, so, wie man sich das jetzt so denkt. Einiges gut entwickelt, ja. Ja. Oh, Udo, sagen, ja. Ja, dann danke ich dir doch sehr für deinen Anruf. Na sicher. Ja, bist du mit der Frau noch zusammen? Nein. Nee, Mensch, eine halbe Stunde küssen. Und dann aber doch nicht mehr zusammen sein. Wie lange warst du denn damit ja zusammen? Halbes Jahr. Ach, im Grunde 45 Minuten. Udo, ich danke dir, ja? So, tschüss. So, Kinder, ich sage nochmal immer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32, der ist jetzt präpariert und bereit, von euch Ansagen, Beiträge, Überlegungen, Sentenzen, Bonmots entgegenzunehmen und auf Band aufzuzeichnen und die dann zusammenzuschneiden, sodass wir sie uns dann in der nächsten Sendung als Band anhören können. 721 39 32, hallo, wer bist denn du da? Hallo. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Ja. Wie lange? Tschüss. Hätte mich ja jetzt doch interessiert, wie lange der darüber nachgedacht hat oder wie lange er den braucht hat, bis er dazu gekommen ist. Mensch, hallo. Hallöchen. Ja, hallo, wer bist du? Björn. Tag Björn. Na? Na? Wie? Ja. Bitte? Ja, jetzt so. Das freut mich. Ja, und dir? Ach, ja. Von wo aus rufst du an? Rufst du eher aus dem exotischen Ort an oder? Nö, eigentlich Berlin, nö. Berlin, nö, ist eher unexotisch. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Björn. Was mir so zur Geschwindigkeit einfiel. Ja. Worüber eigentlich so gar nicht geredet wurde, ist auch aber nicht so viel. So Gedanken. Thema Gedanken, weil irgendwie, wenn man nun so über, naja, so Probleme oder über ernste Sachen nachdenkt, hat man ja nun doch irgendwie eine langsame Geschwindigkeit eher drauf, oder? Wo man dann so mehr, naja, so selbst alle Gedanken erstmal verlangsamt. Also man, bei manchen anderen Sachen, beispielsweise auf der Arbeit, so ganze Gedankenläufe nur runterrattert. Aber das sind ja dann auch keine Gedanken, oder? Wie man sich dann da wirklich auf der Arbeit, machst du nur arbeitsmäßig? Ich bin Industriemechaniker. Du bist Industriemechanik. Und dann stehst du da und fummelst da Maschinen rum? Ich fummel die Teile für die Maschinen. Du fummelst zusammen. Die Teile für die Maschinen? Zusammen, ja. Ja. Und bedarf es denn da wirklich noch so Überlegungen? Teilweise schon. Dass man da steht und wirklich sich Gedanken machen muss? Ja, teilweise schon. Ja? In der Ausbildung noch und da alle Male. Ach so. Aber allgemein der Beruf, denke ich mal schon, da muss man. Aber ansonsten sind das eigentlich so klare Problemlösungen, die man finden muss. Also da hat man noch ein Problem und dann muss man überlegen, wie löst man das. Ja, und das muss man aber nun schnell tun. Ja. Und nicht dann sich da erstmal gemütlich hinsetzen, Zigarettchen anmachen. Und würdest du dich da als relativ fix bezeichnen? Jein. Ein großes Ja, nein. Ja. Und warum denkst du denn, dass, sagen wir mal, unnütze, aber ernsthafte Gedanken langsame Denken benötigen? Weil ich schätze mal, weil da so selbst das Ganze auseinandersetzen mit einem selbst unter Umständen, die eigentlich nur nicht so auf die Allgemeinheiten so extrem wichtig sind oder für den nächsten Tag, aber so für das seelische Wohlbefinden. Ja, das heißt, so industriemechanische Überlegungen bedürfen deiner, brauchen deine Person oder deine Persönlichkeit nicht in dem Maße, wie sagen wir jetzt, existenzielle Fragen der Menschheit. Ja. Ja. Welcher existenziellen Frage der Menschheit hast du dich denn zum letzten Mal mit langsamen Gedanken gewidmet? Oh je. Immer nachdenken. Ich nehme an, das ist jetzt richtig eine ernsthafte Frage von mir, wa? So dass du wahrscheinlich einige Zeit brauchen wirst. Auch wieder ein Ja, nein. Letzte Frage, tja, der Menschheit ist eine gute Frage, ne? Naja. Hey, da überlegt einer. Und das live im Radio, großartig, das ist man nicht mehr gewohnt aus den Medien. Hut ab, ich werde schweigen, ich werde Überlegungszeit einräumen. Oh. Und dich als leuchtendes Beispiel jetzt hier hinstellen. Naja, also zum letzten Mal war wirklich so wichtige Frage, habe ich so nachgedacht, als familiär Todesfall war. Wo man doch dann so auf die Frage hingekommen ist, irgendwie, was passiert denn wirklich danach? Weil da habe ich mir dann auch ein paar Bücher durchgelesen, wo dann zum Thema die Geschwindigkeit des Geistes so ein bisschen betont wurde drin. Wo dann geschrieben wurde, dass wenn jemand stirbt, er innerhalb von einem Gedanken an jedem beliebigen Ort bei jeder beliebigen Person sein kann. Was ja auch nun wieder eine extreme Geschwindigkeit ist, ne? Also da, das war das letztgrößere, worüber ich nachgedacht habe. Ja, aber das war jetzt irgendwie in einem Buch, was du referiert hast eben. Die Argumentation, oder war das jetzt deine Überlegung? Das war auch meine Überlegung. Teilweise stand es auch so im Buch drin, aber da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, weil wie das denn überhaupt funktionieren kann, wie man nun ein so großes Medium nun überhaupt auf einen Gedanken überblicken kann, weil ein Gedanke ist ja nun verdammt kurz. Weil was wir nun, das ist ja so schnell vorbei, das können wir ja noch nicht mal so richtig fassen. Hm. Nicht? Also, da war auch viel die Geschwindigkeit drin. Ja, schon wieder zu schnell ist, dass wir es überhaupt begreifen können. Ja. Ich also. Ist das so eine Sache, sagen wir mal, Tod, ist das eine Sache, die man durch Überlegen lösen kann? Nee, glaube nicht. Das glaube ich nicht. Wie entsteht, was denkst du, wie entsteht so eine, deine, oder wie ist denn deine, woran hatten sich deine Haltung zum Tod gebildet? Wie ich gesehen habe, wie andere Leute, Verwandte, Oma, Opa, gestorben sind. Wo ich teilweise so gesehen habe, ja, die eine, die ist, eine Oma, die ist wirklich an Krebs gestorben, und da habe ich nun da ist das und gesagt, nee, also so nicht unbedingt. Also das könnte doch ein schwerer Tod sein. Das ist ja aber nicht gerade eine Sache, die man sich aussucht, oder? Nee, natürlich, nee. Also da hilft ja selbst der Schwur so nicht, hilft er da nicht. Und ich will es mir auch nicht aussuchen. Ja. Also wenn ich an Krebs sterben soll, dann werde ich an Krebs sterben. Da werde ich nun auch nichts dann ein groß Randale machen und sagen, ich wollte mir aber aussuchen. Ja. Das wird dann schon so sein, aber dann macht man sich ja nun schon darum, weil es ist dann doch ein Unterschied, ob man dann im Alter stillschweigend einschläft, bei einem Autounfall umkommt oder an Krebs krepiert. Also das fängt mir dann doch schon als großen Unterschied auch so von der zeitlichen Wahrnehmung dann wieder sehen. Ja. Weil wenn man eine Krankheit hat, sieht man ja nur auch den ganzen Alltag etwas langsamer von sich schreiten, vor sich entscheiden und auch irgendwie sich selbst relativ ein bisschen nölig vor sich hin arbeiten. Also nun, wenn man gesund und munter ist, dann doch wieder was ganz anderes ist. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Immer noch gerne. Okay. Ja, danke dir für deine E-Mail. Ach so, habe ich echt eine E-Mail beantwortet, toll, ja, oder? Ja, Campino. Ja, ist klar. Juti. Okay, tschüss. Hallo. Hallo Kuttner, hier ist Sven. Sven, ey, jetzt müssen wir uns voll beeilen, fällt mir gerade auf. Sind ja gleich wieder Fritz Kurzinfo. Aber naja, eine Sendung über Geschwindigkeit, da wird man noch mal ein bisschen schneller reden können. Nee, will ich überhaupt nicht. Ich wollte gerade eine Lanze der Langsamkeit brechen. Du wolltest gerade eine Lanze der Langsamkeit brechen. Aber volle Hütte. Du hast die Geschwindigkeit? Ja, in den meisten Lebenslagen auf jeden Fall. Weil Langsamkeit ist Genuss und Geschwindigkeit ist an allem vorbei. Aber andererseits kann man ja auch Geschwindigkeit genießen. Selten. Also ich genieße die Geschwindigkeit, vielleicht wie beim Autofahren oder beim Fliegen, aber ansonsten wird viel zu selten langsam gemacht. Ja, und wo denkst du denn, ist, sagen wir mal, diese, wo tritt denn die Geschwindigkeit besonders pestmäßig auf, dass man sie total hasst? Ach, das geht los beim Essen. Beim Essen geht's los. Also ganz selten, dass Leute noch richtig Essen genießen können. Also Fast Food müsste eigentlich schon Speed Food heißen. Naja, kommt ja auch immer ein bisschen auf die Richtung an, wa? Bei manchen ist man doch eher froh, dass man durch ist. Das sind nur so Hinweise hier. Auch andere Sachen. Also das ganze Leben. Das ganze der Alltag. Wann ist es dir denn zum letzten Mal persönlich ganz präzise aufgefallen, dass es hier aber alles viel zu schnell abgeht? Das fällt mir an mir selber so. Täglich. Wie gesagt, also ich mache früh morgens schon, muss ich Hektik machen, damit ich besonders schnell irgendwo hinkomme. Dann geht es los und wenn ich dann da bin, muss auch alles ganz schnell gehen. Wieso denn? Du kannst doch aber eine Viertelstunde früher aufstehen und eine Viertelstunde früher losgehen und dann ganz, ganz ruhsam zur Arbeit latschen oder fahren. Da siehst du, und dann ist das auch schon, wenn ich nicht lange genug schlafen kann, ist doch die Hektik schon da. Ja, aber die produziert man doch immer selber Hektik. Na du, der Tag hat nur 24 Stunden. Nee, es gibt vielleicht ein paar Sachen, dass einem Hektik übergeholfen wird. Also wenn man Radio oder Fernsehen anmacht, da ist ja zweifelsohne eine extreme Beschleunigung immer zu erkennen. Boah. Nein, was das eigene Leben oder die eigenen Lebensabläufe betrifft, die organisiert man sich doch in aller Regel selber. Also ich bin ja sicher auch ein Hektiker und klage auch gerne darüber. Aber wenn man es genauer, ein bisschen genauer überlegt, dann merkt man, dass man das natürlich irgendwie selber in der Hand hat. Ja, wir machen das selber, aber nicht aus freien Stücken. Ne? Es ist gezwungenermaßen, dass sie hektisch sind. Wie viel Schlaf brauchst du denn? Also 6 Stunden sollten schon sein. Ne? Ja, na, aber wann musst du morgen aufstehen? 6. Ach so, dann müsstest du jetzt 12 ins Bett gehen, wa? Ja, was ich bestimmt nicht tun werde, und dann geht's über los. Ah, das ist natürlich jetzt... Darum bleibt keine, würde jetzt theoretisch, wenn ich ausschlafen wollte, keine Zeit bleiben, deine Sendung bis zum Schluss zu genießen. Eieiei. Ne? Das heißt, das wird... Ja, ist klar. Die Geschwindigkeit des Alltags ist erfordert, dass ich, wenn ich 6 Stunden schlafen will, weil ich gesund wäre, um 12 ins Bett gehe. Oh, das wird morgen wieder ein hektischer Tag sein. Ja, aber 100%ig. Ey, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, cool, aber gut, und sei nicht so hektisch, ne? Nee, ich spiele dir zum Trost eine langsame Musik. Das wäre nicht so. Ja, Sold American. Ja, gut, alles klar. Tschüss. Und tschüss, guten Abend. If you don't want my love, if you don't want my love, if you don't want my love, I know who I give it to. If you don't Fritz Kuss, Verkehrsinfo. Um 23.31 Uhr. Einwanderungsgesetz. Ach, peinlich. Die französische Nationalversammlung begann am Abend mit der zweiten Lesung des umstrittenen Ausländergesetzes. Die Regierung verteidigte die Vorlage als notwendige Maßnahme gegen illegale Einwanderung. In Paris versammelten sich 20.000 Menschen zu Protesten gegen die Verschärfung des Ausländerrechts. Auch in Marseille, Lyon, Bordeaux und Rennes fanden Demonstrationen statt. Reizthema: Israel will den umstrittenen Bau jüdischer Wohnungen in Ost-Jerusalem durchsetzen. Das bekräftigte Ministerpräsident Netanyahu im Rundfunk. Die Pläne zur Errichtung von 6.500 Wohnungen sollen morgen im Ministerausschuss genehmigt werden. Zwischenfall: Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und Bewohnern der Ortschaft Hishmeh im Norden Jerusalems ist ein Palästinenser erschossen worden. 3 Araber wurden verletzt, einer davon schwer. Anti-Drogen-Programm: US-Präsident Clinton will im Kampf gegen den Rauschgiftkonsum verstärkt bei der Jugend ansetzen. Dazu sollen im kommenden Jahr insgesamt 16 Milliarden Dollar eingesetzt werden. Schwerpunkt des Programms ist eine Aufklärungskampagne mit Anti-Drogen-Spots im Fernsehen. Abrüstung: Die Bundeswehrbestände an Antipersonenminen werden nach den Worten von Außenminister Kinkel bis zum Jahresende vollständig vernichtet sein. In Mosambik ist heute eine internationale Konferenz über das Verbot von Landminen eröffnet worden. Wetter: Abends und nachts gelegentlich Schauer, windig, 4 bis 7 Grad. Morgen ebenfalls windig, vereinzelt Schauer um 9 Grad. Verkehr: A10, nördlicher Berliner Ring von Dreieck Oranienburg Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Oranienburg und der Abfahrt Schwante. Sperrung der rechten Fahrstreifens im dortigen Baustellenbereich aufgrund einer Fahrbahnunterspülung. Hier bitte der Aufmerksamkeit. Das war ein Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Vielen Dank, Matthias, insbesondere für die hochcharmante Korrektur meiner falschen Zeit. Kann mich nicht erinnern. Vier Fritz, 5 Heinz. Am 1. März wird Fritz 4 Jahre alt und veranstaltet 5 Heinz-Partys in 5 Städten. Aber wie denn? Wo denn? Bombe. Im Lindenpark Potsdam. In Miami Live Perleberg. Im Glamhaus Cottbus. In der Easy Dance and Music Hall Frankfurt. Im Tränenpalast Berlin. Geht am 1. März in diese Clubs und spielt den Städte-Heinz. Ab 14 Uhr. 14 Uhr. Ab 14 Uhr. Das ist die letzte Chance für eure Stadt. Denn in diesem Club wird am 1. März die Heinz-Party gefeiert. Ab 18 Uhr. Und die Gewinnerstadt kriegt Bürger Lars Dietrich und den Wolf dazu. Und noch was. Kostenlose Eintritte in Heinz-Partys ist nicht umsonst, sondern auch noch gratis, weil... Geschenkt. That's wonderful. Denn Fritz wird am 1. März 4 Jahre alt. Und ihr feiert mit. Und spielt mit. Beim Städte-Heinz. Auf Fritz. Phrasen ohne jeden Sinn. Vom Tempo der Zeit... Mann, na, das hat wieder überhaupt gar nicht funktioniert. Kinder, Kinder, Kinder, wenn ich immer Musik mache, ey. That is a sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das war jetzt das Intro. Ich würde mir denken, dass ich jetzt, sagen wir mal, das Thema nennen könnte. Geschwindigkeit in eurem Leben. Und dann würde ich vielleicht noch ganz schnell zwei Telefonnummern hinterher sagen. Meine Telefonnummer ist die 7481110 hier in Potsdam. 7481110 Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und die Nummer ist halt automatisch ein Anrufbeantworter. Die lautet 7213932. Dahin kann sich wenden, wer hier nicht durchkommt oder wer hier nicht rankommt oder wer überhaupt gar nicht mit mir reden will und nicht unterbrochen werden will und einfach seins sagen. Der hätte dann da die Möglichkeit, seine Ansage auf Band zu sprechen und wir würden es dann im Verlauf der nächsten Sendung hören. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist ein Additiv zu deiner Sendung. Ein Additiv zu meiner Sendung? Prima. Immer toll, ne? Wer bist denn du? Hi, hier ist Kirby aus Coswig bei Dresden. Kirby? Kaubi, ja, das mit dem Namen lass mal lieber, sagt Thomas. Kaubi ist schon okay. Kaubi okay, habe ich jetzt mitbekommen aus Coswig bei Dresden. Genau. Ach, toll. Mhm. Finde ich aber schön, wenn so ein bisschen so Sachsen anrufen. Ja, das kann dem Dialekt liegen, oder? Das ist irgendwie komisch, ne? Ja, nö, das ist schon ja sympathisch, weil der fehlt ja jetzt hier oben irgendwie doch ein bisschen in Berlin und Brandenburg. Hört man ja, die Sachsen werden ja immer weniger. Wird ja also durch andere Dialekte teilweise abgelöst. Ja, ist abgelöst worden. Das Berlinerische, das zieht sich jetzt schon runter, weil immer mehr von euch oben runter wandern, ne? Die kommen runter, ehrlich? Ja, klar, also ich arbeite mit vielen zusammen, also die so gerade so Berliner Ecke kommen und die können sie dann selbst nach 5 Jahren irgendwie nie lassen, ihr Berlinerisch da zu sprechen. Und ja, das ist in Sachsen aber durchaus auch eigen, oder? Naja, klar. Das aber sag mal, was treibt die denn da runter nach Sachsen? Na, die Arbeit, ja, das ist... Flexibilität heutzutage, ne? Das heißt, man muss ihnen dann schon eine Menge Geld bieten, dass sie nach Sachsen gehen. Mhm. Ja, nö. Nee, also das manchmal nur familiär, man heiratet hier runter oder oder andere persönliche Umstände, ne? Gut, Kaubi. Nee, also ich fand von meinen Kollegen da hier auf dem Nebenan, diesen Gerd da aus Dresden, der da mit diesem frommen Zitat da kam und mit dieser Geschwindigkeit, das fand ich ganz interessant und bin da zu dem Thema gekommen, dass man vielleicht mal über die Relativität oder Geschwindigkeiten mal so Gedanken machen könnte. Also in welcher Beziehung meinst du das jetzt? Physikalisch? Ja, nee, also denk doch mal dran, wie steinalt eigentlich unsere Erde ist, wie lange so ein Baum zum Wachsen braucht und wir machen uns ja Gedanken, was hier in der nächsten halben Stunde passiert. Ist doch irgendwie auch blöd, oder? Oh, wobei, guck mal, da bin ich auch schon wieder leuchtend Vorbild. Ich mache mir Gedanken, was jetzt die nächste eine Stunde und 20 Minuten passiert. Naja, okay, dann gehst du nach Hause, oder wie? Dann hier nach Hause, richtig. Ja, ich meine, wir verlieren vielleicht irgendwie so gerade den Bezug zur Geschwindigkeit oder so. Wir verlieren den Bezug zur Geschwindigkeit? Ja, klar. Ich habe ja immer eher den Eindruck, dass wir, sagen wir mal, in einer Zeit leben, die extrem geschwindigkeitsdiktierend ist. Ja, die Zeit, die drängt nach immer mehr, nach immer schneller, nach immer höher und so. Also, ja. Gerade so, guck doch mal im Mittelalter, wenn da hier der Ritter Lancelot mit seinem Pferd durch die Prärie ritt, dann war der ihn da mit dem Pferd überholt hat, schon relativ schnell. Aber heutzutage denkt man da auf Autobahnen bei 250 dran, wie schnell man da rast, was jetzt gerade zum Thema Geschwindigkeit und ja, Weg pro Zeit, ne? Ja, aber andererseits hatte Lancelot vielleicht jetzt auch nicht allzu viel zu tun oder war jetzt nicht dabei, sagen wir, ein Termingeschäft abgeschließen. Na, der hatte dann auch seinen Stress auf dem anderen Gebiet und musste auch schnell denken oder langsam. Na, jetzt relativierst du aber wieder ganz in die andere Richtung und sagst, dass es eigentlich doch gar nicht so anders war. Ja, das Thema ist halt vielschichtig und wenn man da so mit was so allgemein in die Masse ruft, da kommt halt auch viel raus, ne? Bist du denn jetzt, sagen wir mal, eher ein Feind der Geschwindigkeit oder findest du Geschwindigkeit so okay oder bist du vielleicht ein Fan von Geschwindigkeit? Nö, also ich sehe das, jeder Bereich hat seine Vorteile und den Geschwindigkeitsrausch, den bin ich auch manchmal erlegen und auf der anderen Seite finde ich auch die Langsamkeit mancher Dinge, also manchmal so herrlich, ne? Das kommt halt ganz drauf an. Wenn du jetzt wie alt bist du jetzt? Ich bin 19. 19. Mhm. Wenn du jetzt sagen würdest, diese 19 Jahre, die du jetzt verbracht hast, hast du da schnell erlebt oder hast du langsam gelebt? Naja, mir kam die Zeit eigentlich relativ kurz vor, da so die letzten 10 Jahre wahrscheinlich erst so richtig bewusst waren und man denkt, oh Gott, ist das jetzt wirklich schon wieder 10 Jahre her und... Waren diese 10 Jahre schnell oder waren die eher langsam? Die waren relativ schnell, also man wird wahnsinnig schnell alt. Das Thema, ne, also man lebt ja wahrscheinlich zu schnell, das ist... Man besinnt sich zu wenig auf den Moment oder so. Das heißt, du würdest lieber langsamer leben? Ja, bewusst vielleicht bewusster leben, dass man mehr bewusst erlebt und mitkriegt. Das heißt, dann würdest du dein Leben eher von eigentlich von so Geschwindigkeitsbegriffen abkoppeln und sagen, das Entscheidende ist bewusst leben und nicht langsam oder schnell leben. Ja, genau, bewusst leben. Das mit dem Bewusst kommt ja dann vielleicht die Langsamkeit und die ja, angemessene Geschwindigkeit. Ja. Und du selber würdest es jetzt aber nicht als wert sehen, schnell zu leben? Nee, das ist kein Wert. Das ist ja... Was würde schnell leben heißen? Na, Schnelllebigkeit ist auch schnell. Na, Schnelllebigkeit ist ja dann eine abwertende Vokabel. Ist ja auch ja, schnelllebig, das dauert nicht lange, das hält nicht lange und so. Geht damit aber bei mir irgendwie einher. Also ja, aber was wäre denn Geschwindigkeit im eigenen Leben? Wäre doch wahrscheinlich in einem bestimmten Zeitraum viel erleben. Ja, klar. Ja, und langsam leben heißt in einem bestimmten Zeitraum wenig erleben. Nee, ich will aber in dem, was ich erlebe, auch was mitnehmen für das danach und mir dann hinterher nochmal Gedanken drüber machen, was ich getan habe. Und insofern ist da ein bewussteres Leben besser, oder? Stimmt. Ja? Ja, du hast dich jetzt von mir überhaupt gar nicht aufs Glatteis führen lassen. Das ist gemein von dir. Das ist fies, ne? Man hat ja so schon ein bisschen Zeit. Ja. Hast du denn jetzt für dein Leben, sag mal, für die nächsten 10 Jahre, bis du 29 bist, hast du dir da schon so wichtige Stationen abgesteckt? Ja, also ganz grob vorgeprägt. Also ich mache dann halt meinen Zivildienst und will nachher studieren und weiß auch schon ungefähr sowas. Und was ungefähr? Ich wollte Architektur studieren. Ja, und das würdest du dann aber lieber schnell über die Bühne bringen wollen? Nö, das muss nicht sein. Also ich habe mir jetzt gerade gesagt, wenn ich meinen Studienplatz nächstes Jahr nicht kriege, dann finde ich es auch nicht schlecht, wenn ich es noch ein Jahr schaffen könnte, mit irgendeiner Arbeit über die Runden zu kommen, dass man halt finanziell leben kann, also die Wohnung, das Motorrad zu bezahlen oder so, ne? Ach, Motorrad? Ja, das kommt dazu, ne? Ah, das ist ja dann doch ein Bereich, wo man sich, sagen wir mal, gerne dem Geschwindigkeitsrausch anheim gibt, oder? Ja, das stimmt natürlich, aber ist alles relativ. Also selbst wenn man da so mit 180 auf der Autobahn fährt und dann überholt einen noch der BMW-Fahrer mit dem Handy in der Hand, da greift man sich ja wieder mit der die vorhandenen Hand an den Kopf. Ja, das ist aber auch wieder geschickt eingeschränkt. Ja, du wolltest jetzt gerade fragen, wo ich die Hand hernehme. Ja, ja. Wollte fragen, ob du damit in der Hand bei 180 weiter bretterst. Nee, das ist niemand drin. Wobei, wenn man erstmal 180 fährt, dann kann man auch die Hände vom Lenker nehmen, oder? Also solange die Straße gerade ist. Das kommt nur wieder auf das Motorrad dran. Ah ja. Und bei deinem? Bei meinem eher nee. Also ich bin dann auch eher doch so ein Genießertyp, der mit so einem Zylinder-V-Motor lieber langsam durch die Gegend zuckert, aber trotzdem mal Gas geben will und da ist das eigentlich nicht dafür gebaut. Sag mal, gibt's so Tätigkeiten oder Situationen, wo du dich zu Langsamkeit zwingen musst oder wo du dich zu Geschwindigkeit zwingen musst? Naja, klar, wenn man halt so das Thema Essen oder dass man jetzt bewusst was genießen kann, dass man wieder zu sich selbst findet oder so, wenn ich jetzt bewusst jetzt genießen will, wenn ich jetzt in der Natur rausfahre und mich an die Dinge freuen will, dann muss ich mir dann doch schon erstmal sagen, Moment, stopp, tief durchatmen und so, ne? Weil man ja doch ziemlich schnell lebt heutzutage und wir hatten ja das schon mal mit diesen Bewegungen in der Stadt, dass die da alle so schneller wären und langsamer. Das hat schon irgendwie doch was. Pauli, danke für den Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, hier ist Franzi. Hallo, Franzi. Ja. Hallo, Jung. Haben wir wieder Hallo gesagt. Jetzt müssen wir mal wie zusehen, dass wir in den Sprech kommen miteinander. Also, wollte ich mal fragen, ob du dir viel kennst, wenn man sich selbst vorkommt, als ob man in Zeitlupe sich bewegt oder denkt und alles um sich herum ist total schnell. Also das kenne ich nur, wenn man so, sagen wir mal, Treppe runterfällt. Hä? So Treppe runterfallen, das ist irgendwie so eine Wahrnehmung von Zeitlupe. Aha. Nee. Aber du kennst es so richtig als so normale Alltagssituation. Nee, das kommt selten vor, aber da kommt man ziemlich bei ausflippen manchmal. Und wann kommt das vor? Wenn alles um dich herum zu schnell erscheint und du eigentlich ruhig sein willst. Ja, nee, aber warum? Warum? Weiß ich nicht, das kommt auf einmal. Passiert einfach. Ja, und damit will ich eigentlich ansprechen, dass das eigentlich so eine Wahrnehmung ist, was Schnelligkeit ist und was langsam ist. Wenn man zum Beispiel eine Dreiviertelstunde in der Schule Arbeitslehrer hat, dann kommt der total lange vor. Und wenn man jetzt irgendwie Freizeit hat, dann geht das eine Dreiviertelstunde ziemlich schnell vorbei, oder? Du bist jetzt bloß die Relativität von, sagen wir mal, einer Dreiviertelstunde, die du da beschreibst. Ja. Ja. Gibt's denn so Sachen, wo du denkst, dass du die besonders, also dass du da irgendwie hohes Tempo vorlegen musst? Dass es nur Sinn macht, wenn du schnell bist? Ja klar, morgens. Wenn man das Ach, nicht abholen kommt, die ich zur Schule muss, ich glaube, dann bin ich schneller als irgendjemand anders in der. Ja. Und wo versuchst du besonders langsam zu sein? Langsam? Weil ich mich konzentrieren muss. Gut, dann wirst du irgendwie langsam. Aber gibt es auch so Situationen, wo du sagen könntest, jetzt kannst du dich dazu schnell verhalten oder du kannst dich langsam dazu verhalten? Wo du dann sagst, ach, mach es lieber langsam. Ja, manchmal zwingt mich auch dazu, das langsam zu machen, weil dann kommt kommt im Endeffekt was Besseres raus, meistens. Wann zwingst du nicht irgendwas langsam zu machen? Jetzt sag aber nicht Hausaufgaben, sondern sag mal, weil das Spaß macht. Wenn ich mich beruhigen will, einfach nur von dem ganzen Stress, von dem Alltag, dann sage ich jetzt so, okay, jetzt sitze ich hin, erstmal ruhig durchatmen und dann mache ich es langsam. Hm. Wo geht denn die Geschwindigkeit auf die Nerven? Wenn es Geschwindigkeit ist. Ja, wo meinen? Wobei, Also wo du irgendwie sagst, das könnte ja schön sein, wenn es nicht so schnell wäre. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn man zum Beispiel auf der Straße lang geht und man sieht die ganzen Menschen in Hektik, dann verfällt man selber so in Hektik und dann kriegt man, man könnte langsamer sein. Wäre schöner. Aber das ist eher, wenn du jetzt so irgendwie auf dem Weg irgendwo hin bist. Oder sind es bestimmte Situationen, wo du denkst, ach, wäre toll, wenn es jetzt langsamer wäre? Wenn ich gute Laune habe. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was viel zu schnell vorübergegangen ist? Fällt mir jetzt nicht ein. So eine Sache vielleicht, an die ich mich nicht mehr so erinnern kann, wie als ich 2 Jahre alt war oder so. Oh ja, das ist aber keine Frage der Geschwindigkeit. Das ist ja dann bloß, dass du dich überhaupt nicht erinnern kannst. Na guck mal, da habe ich nur so eine kurze Erinnerung dran. Und dann denke ich, oh, wenn es länger gewesen wäre, könnte ja sein, dass ich dann... Ja, warum kann man... Nee, scheiße. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, gut, jetzt muss ich mich beeilen, um schnell ins Bettchen zu kommen, wa? Gut, schlaf schön. Okay. Tschüss. Hallo. Hallo? Oh ja, wer bist denn du? Guten Abend, hier ist der liebe Clemens. Tag, Clemens. Tagchen. Ja, also ich bin ja eher nicht so ein Verfechter der Geschwindigkeit, weil ich ja Trabantfahrer bin. Ach Gott. Aber ja. Da lebt man doch, sagen wir mal, wenn man jetzt 100 fährt, denkt man doch, man rast in einem irren Tempo über irgendwo lang. Schon richtig, bloß wenn man mit 100 fährt und dann immer noch die rechte Spur irgendwie ausbremst, das ist dann doch eher frustrierend. Ah. Ja. Nee, aber diese ganze Geschichte so mit Geschwindigkeit hat ja jetzt in der letzten halben Stunde irgendwie mehr eine philosophische Komponente bekommen. Ja, ist ja lustig zu sagen. Eben, ja. Und die Geschichte, die der Kollege erzählt hat, der kurz vor den Nachrichten dazu Stellung genommen hat, das hat mich doch sehr bewegt irgendwie. Also von wegen so, also man hat lieber Verwandte und dann sterben die einfach so schnell weg und so mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das ist mir nicht fremd. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 25. Ja, und hast jetzt auch Leute, Verwandte gehabt, die irgendwie gestorben sind? Ja, mein Großvater ist vor einem halben Jahr gestorben. Ja. Und es kam auch so mir nichts, dir nichts. Also 2 Tage vorher noch mit ihm mich unterhalten und ja, alles klar. Und dann kam irgendwie 2 Tage später aus dem Klinikum Heidelberg, war auf einmal irgendein Doktor dran und meinte, ja, ihr Großvater liegt hier im Sterben und dachte so, hä, wie kann das sein? Und halt, hier gibt's da überhaupt nicht. Und da hat er auch eine ziemliche Geschwindigkeit vorgelegt, also. Mit, so makaber, wie es ist, also. Ja. Aber ist dann, sagen wir mal, ein schneller Tod nicht besser als ein langsamer? Ja, das ist Geschichte, ne? Also, im Nachhinein war es natürlich so, wir haben dann im Familienrat so ein bisschen zusammengesessen und mein Vater hat dann auch so gesagt, also, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, wäre, wenn er noch irgendwie vor sich hin vegetiert hätte oder so. Und von daher war es schon ganz gut. Also, ich meine, er ist 79 Jahre alt geworden. Und wir hatten schon den 80. wunderbar geplant und so und von daher war es vielleicht ganz gut, dass er dann halt so schnell gestorben ist. Also und habt ihr aber wenigstens zum 80. doch noch eine Party gemacht? Ja klar. Und da hing dann die Post hoch, ja, voll ab. Es war schon ein bisschen gruselig, weil es war so, dass die Party war richtig geplant, schon für seinen 80. Wir wollten alle runter nach Heidelberg fahren und dann haben die ganzen Kollegen, also er war damals in so einem Gesangsverein und die haben gesagt, tja, was ist denn nur? Wir haben jetzt hier die Party für den Gerhard oder was? Und nun ist er gestorben. Gott hab ihn selig. Das Beste, die ganze Sache zu verdrängen oder so, wäre doch eigentlich irgendwie eine Party zu feiern. Und dann sind wir alle runter nach Heidelberg und haben halt eine tierische Party gefeiert. Die ganzen Kollegen da aus dem komischen Chor sind auch alles Leute gewesen, die schon älteren Semesters waren. Die haben dann da wunderbare Sachen intoniert und haben dann noch die Vereinsfahne sozusagen geschwungen und so, das ist mir richtig nahe gegangen. Also es war schon richtig toll. Ist doch eine tolle Party, wa? Opi hat oben gesessen und zugekickt und seine Freude gehabt. Ich hoffe nicht. Ich denke schon, dass er da zugeguckt hat, ja. Clemens, würdest du lieber eher schnell leben wollen oder langsam leben? Ich bevorzuge eigentlich eher schnell leben und jung sterben, ja. Stimmt schon. Was heißt denn für dich schnell leben? Schnell leben heißt einfach Spaß haben am Leben überhaupt. irgendwie Partys feiern, Leute kennenlernen, ist doch schon sehr wichtig, weil ich lebe im Prinzip für den Augenblick. Meinst du jetzt so grundsätzlich oder meinst du dich jetzt? Ich meine jetzt mich eigentlich. Warum lebst du für den Augenblick? Ja, weil ich mir denke, ich kann morgen Abend irgendwie hier irgendwie die Viererstraße runterlaufen und dann fällt mir irgendwie ein Betonklopf auf den Kopf oder was, ich weiß es nicht, also, oder ich werde... Aber andererseits ist es ja bisher noch nicht passiert, oder? Bisher also, nicht? Nee, naja, ich fühle mich mit meinem... Also insofern ist ja die Regel doch eher, dass du morgen Abend noch da bist. Ja, schon. Aber trotzdem, also, gut, vielleicht ist es ein bisschen blöd zu sagen, ja, live fast, die young oder so, aber ich denke einfach, dass es schon ganz gut ist, einfach so zu genießen, was um einen herum passiert, die Freundschaften zu genießen, was man selber macht, was man schafft auch, sich daran zu erfreuen und nicht so sehr, zu sehr an die Zukunft zu denken. Also irgendwie, ich meine, irgendwann stirbt jeder mal oder so, also. Aber das Problem ist ja natürlich, dass die Zukunft irgendwann immer mal Gegenwart ist, ne? Das ist natürlich richtig, und ja. Dass man ja ein bisschen schon damit zu tun hat, wie die Zukunft aussieht und wie dann irgendwie die Gegenwart, in der man dann leben wird, aussieht. Ja, sicher. Also alles, also zum Beispiel studiere ich jetzt gerade auch Medizin oder so. Das sind also Sachen, klar, macht man Dinge, die darauf hinauslaufen, dass man irgendwann mal einen Beruf hat oder irgendwelche Sachen erreicht oder so. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass es sein kann, dass man zu sehr sich irgendwie in Sachen vergräbt oder so, dass man Sachen lernt oder sich zu sehr irgendwie in sich selbst zurück verzieht und wie gesagt durch einen Autounfall oder durch irgendeine dumme Sache man dann doch jung stirbt oder so und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Also gibt es eine Phase in deinem Leben, von der du sagen könntest, dass du da besonders schnell gelebt hast? Oder die dir irgendwie als besonders schnell lebend erschien? Im Nachhinein? Naja. Wie alt bist du? Jetzt 25. 25. Ja, gerade geworden. Ja, schnell gelebt habe ich, also ich habe eigentlich immer schnell gelebt. Also ich hatte mal eine Phase, da war ich 18, hat mich eine Freundin verlassen. Da habe ich nur noch für den Augenblick gelebt und nur noch mit Freunden weggegangen und voll gewesen, toll gewesen. Diese ganzen Scherze, also das kennt man ja. Und voll gewesen ist schnell leben? Nee, eben nicht. Und vielleicht kann ich da auch gleich appellieren an junge Menschen, die gerade irgendwelchen Trennungsschmerz haben, trinkt keinen Alkohol und trinkt ihn vor allen Dingen nicht zu viel. Das ist ja jetzt ein löblicher Trost. Den könntest du jetzt noch medizinisch untermauern. Könnte ich, ja. Ja? Will ich mit jedem auch. Glas Bier so und so viel Hirnzellen absterben. Ja, genau. Nee, also, und da habe ich auch sehr schnell gelebt. Also da habe ich wirklich, wirklich viel zu schnell gefahren mit dem Auto und viel Bier getrunken und viel mit Freunden rumgesessen und so. Es bringt es nicht, wirklich. An alle jungen Menschen draußen. War jetzt quasi doch ein Plädoyer für langsames Leben. Trotzdem du selber ja ein Philosoph schnellen Lebens. Ja, im Prinzip schon. Also weiß auch nicht. Also im Prinzip bin ich ja auch jetzt eher ein junger Mensch, der doch eher langsam lebt. Hast du einen Traum von irgendeiner Sache, für die du dir mal ganz viel Zeit nehmen wolltest? Ja, es gibt da so eine alte Liebe von mir. Für die würde ich mir alle Zeit der Welt nehmen, aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt so zu dem Thema passt. Doch, das war ein schöner Schlenker, glaube ich. Oh Mann, und die ist jetzt gerade in Dänemark mit ihren ganzen Verwandten und so und ich vermisse sie total und ach. Das ist doch eine aktuelle, es ist ja nicht so sehr eine alte Liebe, sondern schon eher eine aktuelle Liebe offensichtlich. Nee, das ist ja ganz gruselig. Das ist nämlich so, dass ich mit ihr 1990 zusammen war und wir uns dann irgendwann getrennt haben, weil sie einen anderen Kerl kennengelernt hat. Und aber über die Jahre hinweg haben wir nie den Kontakt verloren. Also es war auch immer wunderbar, abgesehen mal vom letzten Treffen, wo sie nicht so gut drauf war. Aber sonst war es eigentlich immer schön. Und das ist so die Geschichte von der Liebe deines Lebens, weißt du? Ach, und mit der würdest du gerne mal einfach auch so ein halbes Jahr und aber ja nichts machen, sondern nur ein halbes Jahr lieben. Ja, nur lieb haben. Nur lieb haben. Und dann auch mal weiter lieben leben. Ja, näher, irgendwie vielleicht, also ich arbeite daran, vielleicht, also wie gesagt, irgendwie mit ihr wieder ein gemeinsames Leben irgendwie in den Griff zu bekommen oder so. Es ist schwierig, es gestaltet sich schwierig, obwohl sie gerade ihren Freund verloren hat, was mich natürlich wieder sehr gefreut hat. Was du dir aber versucht hast, nicht anmerken zu lassen. Was ich ihr gegenüber aber nicht zugegeben habe, sondern ihr habt natürlich sehr den... Betroffenheit und Traurigkeit geheuchelt. Tut mir leid, das ist sehr dumm gelaufen und so. Ja, Clemens. Dann drücke ich dir die Daumen. Jürgen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist du? Ja, ich bin Michael. Tag, Michael. Hey, ich sag mal schnell, vielleicht nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32. Da kann man anrufen, wenn man jetzt nicht bereit ist, sagen wir mal, besonders schnell zu sprechen, und kann da ganz langsame Ansagen zum Thema Geschwindigkeit auf Band sprechen, und wir hören uns dann gemeinsam in der nächsten Sendung an. So, Michael. Du bist auch eher ein Fan von Langsamkeit. Ja, wie? Doch schon. Ja? Hm. Und wo denkst du, ist in deinem Leben Langsamkeit besonders wichtig? Ich denke mal im Leben auch irgendwie. Ja, aber vielleicht gibt es so bestimmte Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da würde ich mir immer ganz viel Zeit lassen wollen und da wäre es nicht so wichtig? In der Auswahl, ich denke mal, irgendwie in der Auswahl des richtigen Berufes zum Beispiel. Das ist eine Zeitfrage? Dass man sich da viel Zeit lässt? Da sollte man sich viel Zeit lassen. Hast du denn schon Beruf ins Auge gefasst? Ja, doch. Und wie viel Zeit hast du dir dafür gelassen? Naja, eigentlich stand der Schiff mal irgendwie zur Auswahl, aber ich hatte mir andere Berufe zur Auswahl gestellt. Und welche Berufe hast du dir zur Auswahl gestellt und für welche hast du dich entschieden? Ich habe mich für den Rettungssanitäter entschieden. Ach, da muss man doch aber eher flink sein. Wie bitte? Da muss man doch aber eher schnell sein als Rettungssanitäter. Ja, wieder ja. Aber ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel ein beschissenes Zeugnis bekommt, wie jetzt haben wir die Halbjahreszeugnisse. Und man muss sich ja mit diesem Zeugnis auch irgendwie bewerben, weil man muss ja dann bis zu den Sommerferien jetzt einen Beruf dann irgendwie haben oder eine Lehrstelle. Ja. Und dann tut man dann irgendwie so einen Scheißberuf annehmen, sagen wir jetzt mal als Gebäudereiniger. Weil du eben so scheiß Zeugnis hattest, obwohl du ja noch dein Endjahreszeugnis bekommst. Ja. Dann praktisch irgendwie ein Sozialjahr machst, dadurch nochmal Geld verdienst, das sind 400 Mark im Sozialjahr. Du hängst da, also du bist dann in so einem Krankenhaus, ist was wie ein Zivildienst, und in dieser Zeit kannst du dich dann auch bewerben. Und die anderen haben dann eben sich mit diesem beschissenen Halbjahreszeugnis beworben und das Endjahreszeugnis nicht abgewartet, und somit sind sie in diesem Beruf, mit dem sie sich ja dann später auch wieder werden müssen. Das heißt, du denkst da doch eher perspektivisch. Bitte? Du denkst da eher perspektivisch und sagst dir, ja, dafür muss man sich dann Zeit nehmen, weil das hat lang nachwirkende Folgen. Ja, richtig. Michael, danke für den Anruf, ja? Tschüss. Wenn Sie glauben, die Schimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist alles sehr schön, was Sie uns da erzählen. Doch sind das für uns nur Phrasen ohne jeden Sinn. Vom Tempo der Zeit hat man uns schon auf solche Weise so ausgiebig vorgeleiert, dass wir langsam aber sicher ins Einschlafen geraten sind. Vielleicht haben die anderen Herrschaften zu diesem Thema etwas Richtigeres vorzubringen. Bitte sehr, Herr Kapellmeister. Let's go! the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, dann sag ich vielleicht der erste nochmal die Telefonnummer 7481110 hier in Potsdam. Ist meine Nummer, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter 721 39 32 und das Thema lautet immer noch Geschwindigkeit. Wenn ihr Feinde oder Freunde der Geschwindigkeit seid, dann ruft ihr an. Wenn ihr, sagen wir mal, irgendwo, irgendwann mal besonders flink wart, dann könnt ihr auch hier anrufen und das hier zum Besten geben. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, Jörg. Hallo, Jörg, Tag. Ja, Taschen, was willst du denn hören zum Thema Geschwindigkeit? Ja, also mal die Fragen. Ja, zum Beispiel, ob dir, sagen wir mal, Geschwindigkeit eher auf den Keks geht. Ja, das kann man so oder so betrachten. Wenn ich schnell lebe, was ich bis zu meinem 25. Lebensjahr, wie der Vorgänger auch gerade gemacht habe, dann kann ich natürlich auch mit meinem Trabi 100 fahren oder mit meiner etwas größeren Maschine 180 fahren, aber nicht mit einer Hand und auch der BMW-Fahrer mit dem Handy, den habe ich auch schon erlebt auf der Avus und ich kann natürlich auch von der Langsamkeit und von dem Genuss des Lebens sprechen. Wie alt bist du? Was schätzt du denn? 36. Naja, hast du dich verschätzt? Wie alt bist du? Na, mehr oder weniger? Mehr. Mehr? Ja. Boah. Wenn du meine Haarfrisur sehen würdest, würde es vielleicht hinkommen, aber auf der anderen Seite, ich bin gerade 32 geworden. Ach so, weil du so distanziert vom Alter von 25 gesprochen hast. Die letzten 7 Jahre hast du dann aber eher langsam Leben verbracht. Ja, dann bin ich ja Auto gefahren. Also bin auch Bus und BVG gefahren zwischendurch mal und bin dann auch Auto gefahren und da sieht man dann einen, dass man lieber langsam fahren sollte. Ja, gut, abgesehen jetzt vom Fahren, hast du gesagt, dass du selber bis 25 auch sehr schnell gelebt hast. Na, das ist ja immer eine rein subjektive Annahme irgendwo und von daher denke ich mir, also so wie es mir vorgekommen ist, habe ich bis 25 eine ganze Menge gemacht und habe für mein Empfinden bis dahin relativ schnell gelebt. Ja. Bis dahin hatte ich noch keine Ausbildung, habe mein Studium abgebrochen und alles sowas. Und dann, was war 25, warum wurde es ab 25 grundsätzlich anders? Ja, weil ich mir dann gedacht habe, man muss ja auch mal irgendwo in die Zukunft blicken. Und wenn ich noch 20, 30 Jahre, vielleicht auch 40 auf diesem Planeten verbringen will, dann muss ich ja auch da mal irgendwo was Konstruktives auf die Beine stellen. Und wie sieht jetzt dein Konstruktionsbeitrag aus? Wozu? Wozu soll ich denn einen Beitrag leisten? Und zu deinem noch verbleibenden Leben auf der Erde. Du hast gesagt, du musst so was Konstruktives auf die Beine stellen. Ich habe inzwischen eine Perspektive im Ausland mit Haus und Grundstück und Freund und... Was heißt eine Perspektive im Ausland? Na, Tschechei. Und wie sieht das aus? Erklär mal, was ist denn eine Perspektive in der Tschechei? Ja, in Ruhe meinen Alltag zu leben, also langsamer als ich jetzt lebe. Boah, da rasseln ja die Einheiten runter am Telefon, na, gar nicht sprich, wa? Na, Gott, ja. Von wo aus rufst du denn an? Berlin natürlich. Na, da kann doch jetzt eine Strasseln um Mitternacht. Meinst du nicht? Nee. Du kannst mich ja zurückrufen, dann zahlst du das. Nee, muss ja nicht sein. Recht ja, wenn du die Fragen stellst. Ja. Nee, meine Perspektive in Tschechien ist ein Grundstück in einem Dorf, in Ruhe, in schöner Hanglage mit Vormittag und Nachmittag, Sonne, großem Garten, mein Kumpel ist Gärtner. Und das jetzt aber für das Leben danach oder jetzt schon? Nee, wir bauen jetzt schon daran. Jetzt ihr baut jetzt schon noch eine Baustelle und ja. Das wird wahrscheinlich erst in 5 Jahren fertig sein. Ach so, und du denkst dann aber auch gleich dahin zu ziehen oder sagst du dir, da willst du dein Leben als Rentner fristen? Das wird mein Rentnerleben. Da werde ich im Keller sitzen, mein Desolati brauen und meinen Wein machen und einen ruhigen Lebensabend fristen, schön Schach spielen oder sowas. Ja, und dann willst du jetzt noch die verbleibenden 28 Jahre machen? Ja, da werde ich jetzt mit meinem Kumpel zusammen als Gärtner hier in Berlin und Brandenburg die Gegend unsicher machen. Und viele Baustellen haben und Geld verdienen und wenige gewisse Polster für mein Alter zurücklegen. Und das dann aber eher Ete Petete und Ja, immer Stück für Stück. Ja. Weil eine Mauer baut man dann mal Ziegel bei Ziegel, ne? Ja, das heißt, mit der Geschwindigkeit hast du abgeschlossen und jetzt ganz ruhigen Schrittes auf die Rente zu und dann aber einen lustigen Lebensabend. Na klar, langsam aber sicher. Als Hanghuhn, ihr wisst was. Als was? Als Hanghuhn. Was ist das? Na, du hast ja gesagt, ein Hang, so, als oder? Als Hanghuhn, ach ja. Ich dachte, das ist Englisch, du. Ach so, das ist ja Deutsch. Aha, geh keine Ahnung, wa? Ich dachte, du bist Fremdsprachen, nee, ja, aber sag mal Hanghuhn, ist auch nicht schlecht. Hört sich fast an wie Hang-On, oder? Richtig. Wobei, Hangover ist ja wieder was anderes. Ich wollte mit den Fühlen noch holen bleiben. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, schönen Abend, aber. Dir auch, tschüss. Hallo. Hallo. Hallo, Kuttner. Tag, wer bist du? Verena. Verena? Ja. Ich wollte dir erzählen, ich habe mal ein Stück gesehen, das ging eine Stunde und das hat 7 Sekunden gezeigt. Und das war... Warte nochmal. Da ist praktisch das, was auf der Bühne passiert ist, waren in relativer Zeit 7 Sekunden. Und das war aber über eine Stunde gezogen. Das heißt, du hast eigentlich nicht gesehen, wie sich die Leute bewegt haben. Aber nach einer Stunde standen sie halt 2 Meter weiter weg. Und da hast du die Zeit vergessen. Hast du die Zeit vergessen oder ist sie lang geworden? Vergessen, also es war wie zeitlos. So Trance. Naja, es ist ganz viel passiert, aber also du musstest dich da richtig einfallen lassen. Und die Stunde war, also wirklich, konnte man nicht sagen, ich saß eine Stunde im Theater, aber ich habe dann auf die Uhr geguckt und ja, das war verrückt. Und jetzt hast du da jetzt im Theater gesessen, vorne passierte gewissermaßen extreme Zeitverzögerung und du beobachtest es. Mhm. Und hier ist als anderer Mensch raus. Naja, das war sowas wie ein zeitloser Raum irgendwie. Ja. Also das passiert da relativ selten. Und denkst du, dass man das selber auch für sich schaffen kann, sowas zu machen? Oder muss man dazu ein Theaterticket lösen? Na, selber kann man das auch schaffen, denke ich, mit Meditieren oder... Und hast du das selber schon mal versucht? Ja. Na, ich versuche mir immer in hektischer Zeit auch irgendwie einmal am Tag Zeit zu nehmen. Wie sieht das aus? Dann setzt du dich hin, machst die Augen zu oder die Vorhänge zu und liest ein Buch. Musik oder meditiere oder irgendwas. Ja, aber nun kann man ja Buch, kommt es ja auch aufs Buch drauf an. Da gibt es ja wahrscheinlich auch schnelle Bücher und langsamere Bücher. Na, sich einfach nur so Zeit zu nehmen für irgendwas, was nichts mit Geschwindigkeit zu tun hat, so, das muss man sich, glaube ich, nehmen. Aber es gibt doch auch so rasante Bücher, oder? In der so zack, zack, wie ein MTV-Clip geschrieben sind. So Schnitt, wom, wom, wom, wom. Ja, das hatte ich noch nicht, mehr. Nee? Nee. Was liest du denn? Eher so dann so gemächliche, ja. 19. Jahrhundert Naturbeschreibungen? Nö. Ach, was gerade so mir in die Hände fällt. Und du könntest nicht unterscheiden zwischen langsamen und schnellen Büchern? Nee. Nee, für mich heißt also lesen, sich Zeit nehmen. Und das hat für mich nur mit Geschwindigkeit zu tun. Nee, ich meine jetzt nicht deine Haltung, sondern ich meine das, was in dem Buch drin ist. Das ist doch so Bücher, die kurze Sätze haben, zack, und dann ist schon wieder ein ganz anderes, entsteht irgendwie ein ganz anderes Bild und dann jetzt irgendwie Bücher, wo ein Satz über anderthalb Seiten geht und eigentlich wird immer bloß beschrieben, ja, dass jetzt so ein Blumenblatt runtergefallen ist. Ja, auch das gibt's auch. Ich meinte aber halt, sich selber so die Ruhe zu leben oder die... Ja. Wäre denn für dich schnell zu leben ein Wert oder eher langsam zu leben? Im Moment lebe ich ziemlich langsam, weil ich einen Kind habe. Seit kurzem. Kind ist ja keine Begründung für ein langsames Leben, glaube ich. Man kann ja mit einem Kind auch irgendwie ein extrem schnelles Leben haben. Oder auch durch ein Kind. Ich bin ja schneller gelebt. Und jetzt nehme ich mir die Zeit für das Kind und lebe viel langsamer. Wie hat es denn ausgesehen, als du schneller gelebt hast? Da habe ich viel gearbeitet, Partys. Also habe mir weniger Zeit für mich genommen, halt, denke ich. Das heißt, wenn man mehr Zeit für sich nimmt, dann lebt man langsamer, als wenn man schnell lebt. Ja, so ein Gefühl habe ich. Also man lenkt sich auch nicht so viel ab. Ja, aber andererseits, wie könnte man denn Schnellleben definieren? Da wäre ja der Vorschlag, in einer bestimmten Zeit viel erleben. Genau. Das ist ja aber nicht unbedingt schlecht, oder? Viel erleben heißt ja auch viel erfahren, Erfahrung sammeln, viel lernen, viel mitbekommen. Eine Menge an so Informationen oder Eindrücken oder Situationen oder Gefühlen oder so zu erleben. Das ist einfach eine neue Qualität, denke ich, die sie langsam auch genießen können. Schließlich sind aus, Schnellleben und Genussfähigkeit? Nee, überhaupt nicht. Das war auch sehr schön. Aber du würdest doch eher dem langsamen Leben ein Loblied singen. Genieße ich das Zeit zu haben, ja. Gut, Rena, ich danke dir für den Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ah, ich stehe mal wie ein Schüchterner dran, du. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Mark. Tag, Mark. Hallo. Mensch, ja, heute aber jede Menge Mark. Reden. Ich sitze gerade im Auto und fahre sehr schnell. Ehrlich? Wie schnell fährst du denn? Ja, und so. Aber ich wollte dir mal erzählen. Also ich habe schon ganz langsam gelebt. Ich wusste schon, wie die Kugel rollt. Ich bin also mindestens so alt wie du. Und ja, das ging alles so dahin. Und ich hatte mich so wie der Vorredner oder der Vorvorredner auf die Rente schon eingestellt. Und im letzten Jahr, es war so im Dezember, ist mir aufgefallen, dass in meiner Nähe doch eine recht interessante Frau gibt. Aber das ging natürlich nicht, weil war die Frau in meinem besten Freund. Der hatte sie zwar gerade verlassen, aber trotzdem nicht. Und dann habe ich eines Abends in der Kneipe gesessen und neben mir saß einer, der hat sich mit mir nett unterhalten, war ein Physiker und hat mir nachher gesagt, dass er das letzte oder eines der letzten Universalgenies auf dieser Welt ist. Ja, und Und mit dem habe ich dann halt so ein bisschen gesprochen. Und wir haben so philosophiert, wie die Welt so ist. Und ich habe ihm dann gesagt, nach meiner Meinung gibt es nur zwei wesentliche Beweggründe für die Menschheit. Hörst du mich noch? Ja. Das sind die Angst und die Gier, die bestimmen das ganze Leben. Und da hat eines der letzten lebenden Universalgenies gesagt, das kann einfach nicht sein. Es gibt da noch mehr andere Sachen. Und da habe ich gesagt, welche denn zum Beispiel? Und da hat er gesagt, na, mindestens die Liebe. Und da hat er gesagt, Liebe ist auch nur Angst und Gier. Und hat er gesagt, stimmt nicht. Und da hat er gesagt, pass auf, als wir dann gegangen sind, war dann spät am Abend, ich werde das in einem heroischen Selbstexperiment abproben, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich mich mit der guten Frau noch ein bisschen getroffen. Sag mal, und er hat dann aber quasi Protokoll geführt, ja? Also ein Experiment macht ja nur Sinn, wenn es auch protokolliert wird. Ja, natürlich, ich protokolliere alles. Ah ja, du hast protokolliert. Und auf alle Fälle habe ich also dieses Experiment angefangen und das war, wie gesagt, irgendwann Mitte Dezember, als ich das begonnen habe. Und jetzt haben wir Ende Februar. Kannst du vielleicht nochmal die Versuchsanordnung nochmal beschreiben des Experimentes? Also das Experiment war, gibt es noch die Liebe oder ist das was anderes oder ist das auch nur eine Zusammensetzung aus Angst und Gier? Das ja. Will ich herauskriegen. Ja. Und ich habe also jetzt wild experimentiert. Die Zutaten waren auf der E-Seite, die Zutaten waren auf der Innenseite du und die Ex-Frau deines Freundes. Ja, richtig. Ja. Richtig, ja. Also ich habe so ein bisschen von mich hin experimentiert und das Experiment ist zu dem Schluss gekommen und darum finde ich, dass mein Leben jetzt sehr schnell ist. Ja, ich bin also nicht mehr so ganz jung und ich bin relativ wohlhabend gewesen und gut situiert und ich habe jetzt alles weggeworfen, was ich bisher hatte, als wäre es wertloser Tand. Ja, und bin mit der guten Frau glücklich und das fand ich halt doch sehr schnell gelebt. Sollte man machen. Kann man empfehlen, mir geht's gut dabei. Jetzt muss ich nochmal fragen, worin bestand jetzt das schnelle Leben? Was? Woraus bestand das Experiment? Ich weiß jetzt, dass es nur Angst und Gier gibt. Ein bisschen Angst hatte ich zwischendurch schon mal, aber Gier gar nicht mehr. Nee, ich wollte fragen, worin das schnelle Leben jetzt bestand. Das schnelle Leben, na, ich fand's halt sehr schnell, ne, dass man jemand war, dem es recht gut ging und der gesagt hat, ach ja, damit habe ich mich eingerichtet und dann hat sich das so in knapp 8 Wochen also so grundsätzlich verändert. Ich habe da alles liegen und stehen lassen, wo es war. Ach, das musst du jetzt aber mal ein bisschen genauer beschreiben. Ach, na genauer beschreiben. Was hast du denn liegen und stehen lassen? Ja, Frau und Haus und alles dieses Zeug, so was man so hat. Ach so, also hast du richtig abgeschnitten, mit dem alten Leben abgeschlossen und jetzt ein neues Leben angefangen? Ja, genau so. Ja, und das alles vollzog sich dann doch in einer ziemlichen Geschwindigkeit. Ja, und das so richtig schnell. Und mein Vater, ja, also sehr gut situierter Herr und so weiter, der hat gesagt, da kannst du ja alles machen, man darf als Mensch schon frei sein, aber doch bitte nicht so schnell, überleg dir das doch mal gut und so weiter. Ich habe einfach nicht überlegt und ich denke, also wie gesagt, wir haben irgendwie so Ende Februar Abend, ich denke, das war trotzdem sehr gut und richtig. Ja. Aber wahrscheinlich wirst du ja doch immer noch Geld verdienen, oder? Was mache ich? Du wirst ja wahrscheinlich doch immer noch Geld verdienen, sage ich. Ah, natürlich. Das mache ich schon noch, ja. Das ist ja vielleicht peinlich. Also ich habe mich nicht ganz auf die einsame Insel zurückgezogen. Das ist nicht ganz so. Aber wie gesagt, ich habe eben was völlig Neues und ganz anderes angefangen, was ich vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten, jeder andere, der mir da erzählt hätte, da hätte ich gesagt, du hast so einen Vogel. Du bist doch verrückt. Und hat sich denn jetzt durch diese Entscheidung, die ja irgendwie sehr kurzfristig getroffen wurde, offensichtlich von dir, hat sich denn jetzt dein Leben, was du jetzt lebst, auch geschwindigkeitsmäßig verändert? Ist jetzt schneller geworden? Ja, auf alle Fälle. Und inwiefern ist dein Leben jetzt schneller als dein voriges Leben? Ich sag mal, jedes Mal, wenn ich verliebt war in meinem Leben, ist ja schon so 1, 2, 3 Mal vorgekommen. Dann gab es da immer eine kreative Phase, ne? Hm. Und die kreativen Phasen waren, also bei der einen die hat gemalt, da habe ich malen gelernt, oder habe dann selber mal ein Bild gemalt oder 2 oder 4 oder sowas und eins davon war ganz vernünftig und bei der nächsten habe ich das gemacht und bin häuslich geworden und habe mich ums Kochen gekümmert, weil sie es nicht konnte. Und jetzt ist es halt arg schnell geworden, weil ich kann plötzlich, weiß ich nicht, ich kann ganz gut reimen so und mache da immer gute Sprüche. Und jetzt habe ich neulich mein erstes Gedicht gemacht, was nicht gereimt war. Und das fand ich schon schnell. Und denkst du, dass das Leben jetzt so schnell weitergeht oder hoffst du dann doch wieder auf eine Phase der Beruhigung? Nee, also ich habe die Hoffnung, dass es so schnell weitergeht, weil der vorhin sagte irgendwas von diesem Schnellleben und jung sterben. Ich will nicht unbedingt jung sterben, weil ich ganz gerne lebe, aber das muss schon schnell sein. Und ja, da muss immer ein bisschen Spaß dabei sein. Und ja, manchmal ist es ja nicht ganz so spaßig, wenn man das so alles hinschmeißt oder sowas. Da gibt's schon Kritik. Also, ein anderer guter Freund zu mir hat gesagt, du bist ja völlig durchgedreht, setz dich mal eine Woche in Ruhe, du bist nur überarbeitet oder irgendwie sowas. Das kann alles ja nicht wahr sein. Aber ich denke schon, man sollte einrichten, dass man auch noch bis ins hohe Alter immer mal was Schnelles und Neues erlebt oder irgendwie was Tolles macht. Und man soll sich nicht an diese alte Scheiße, die man sich pausenlos selber einredet, allzu sehr anklammern. Dann bist du aber nicht der Auffassung, dass sie, sagen wir mal, Geschwindigkeit des Lebens und Genussfähigkeit ausschließen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, ich habe ja die These, dass wer schnell lebt, nicht genießen kann. Ach doch, man kann gut genießen. Also ich sag mal so, ich arbeite zwar wie wild, aber ich kann einfach, auch wenn es mir zu satt ist, dann kann ich auch genießen und dann setze ich mich hin und lege mir am frühen Vormittag eine Tango-Platte rein und mache mir eine Flasche Wein auf, obwohl ich also auch stundenlang ohne was zu trinken auskomme oder sowas. Aber wenn es so ist, sollte man sowas tun. Also man kann schnell leben und trotzdem genießen, da habe ich gar kein Problem mit. Das geht schon wunderbar. Was sind jetzt deine bevorzugten Genüsse? Meine bevorzugte was? Deine bevorzugten Genüsse? Mein bevorzugten Genüsse, na gut, Essen ist immer noch ein bevorzugter Genuss. Ja? Ja, ansonsten, Sex spielt da auch eine Rolle. Ja? Ja, und ansonsten macht Denken auch ganz gut Spaß. Ich habe mir jetzt übrigens deinen Weihnachtstipp gekauft, ne? Du hattest irgendwie diese Briefe aus dem Gefängnis in Polen. Ja, richtig. Ja, richtig, ist gar nicht so schlecht. Ich habe immer noch nicht ganz durch. Ah ja, ey, da kann ich ja gleich... Ich habe mal ganz schnell gelebt. Jetzt muss es zwar ein bisschen langsamer, weil nicht mehr ganz so viel Bewegungsfreiheit... Aber jetzt ist sie gerade wieder. Die gute Dame gar nicht so doll eingeschränkt. Aber. Jetzt ist sie wieder raus aus dem Knast. Ja. Und ich werde am 15. April eine Sendung mit ihr machen. Ja, lad mich ein. Ich sag dir mal meine Telefonnummer. Nee, nicht mit dir, nicht mit dir, sondern mit ihr. Mit ihr. Mit ihr. Am 15. April. Im Radio. Im Radio. Bei Fritz. Rufst du wann? Welche Uhrzeit? 22 Uhr. Ist ein Dienstag, ist quasi ein Sprechfunk, nur ein etwas anderer. Na gut, dann werde ich da bestimmt einschalten. Okay. 5. April ist schon okay. Mach's gut, tschüss. Juhu, tschüss, vielen Dank für den Anruf. Ja. Oh Mann, jetzt hat er wieder voll in die Verabschiedung grin den Knopf gedrückt. Das tut mir sehr leid. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin Bianca. Hallo, Bianca. Ja, hallo. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Wie alt bist du? Ich bin 18. Und bist du eher schnell lebend oder langsam lebend? Ja, also ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht so richtig vom Fleck. Also eigentlich denke ich eher so, dass alle mal so ein bisschen mehr relaxen sollten, also es geht mir alles ein bisschen zu schnell, ja. Was geht denn hier zu schnell? Na, alles irgendwie, also Fernsehen und dann überhaupt jetzt so, wie die Leute sich bewegen und aber so Fernsehen reden. Kann man sich doch entscheiden, man kann doch auch Dreisat gucken, da geht's ja ein bisschen langsamer zu als bei MTV. Ja, MTV gucke ich nicht. Weil es zu schnell ist? Genau. Oder weil du es nicht rinkriegst? Ja, also weißt du, nee, es ist jetzt nicht so, aber es ist eher so, dass... Also wenn jetzt Leute Gedankensprünge haben, ne, da kommt man auch nicht hinterher, weil die alle so ein bisschen, sie reden was und denken was anderes oder sie denken was und sagen was anderes, ne? Und bei dir geht es aber parallel oder du versuchst es parallel laufen zu lassen, denken und reden? Ja klar, also ich denke erst, bevor ich was sage, so ist. Bist du dir sicher? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Ich kenne das, dass das ja mal so Schaukelbewegungen sind, dass man ja manchmal sicher denkt und dann erst was sagt, aber dass man relativ oft doch auch was sagt und dann erst im Nachhinein denkt oder nachdenkt oder überlegt. Ja, das ist dann wieder, wenn es zu schnell ging, ne? Also dann hat man was gesagt, es ging zu schnell, man hat es verhauen, ist ein Fettnäpfchen rein und dann denkt man eben... Man muss ja nicht unbedingt Fettnäpfchen sein, aber ja, andererseits... Das ist meistens Fettnäpfchen. Nö, andererseits finde ich es manchmal auch schick, dass man ganz schnell irgendwelche Sachen sagt und dann hinterher selber sich zuhören kann und denkt, ey, was hat man da eben gesagt? Und manchmal ist eine tolle Idee dabei. Ja, also... Geht dir das nicht so? Ich weiß nicht, geht dir das etwa so? Aber manchmal geht es mir so. Also ja, bist du ja ganz nicht, überzeugt nicht, von dir. Nö, das ist eine Erfahrung. Das ist jetzt keine Überzeugung, sondern es ist Erfahrung. Naja, dass es manchmal so ist. Also, und dann glaubst du nur dann, dass du was Tolles gebracht hast, oder hat das denn jemand gesagt, dass du denn, oh, boah, Kuttner, du hast echt was Geiles eben gesagt. Nö, ja. da bin ich gar nicht drauf angewiesen, dass jetzt Leute sagen, dass sie, dass irgendwie... daneben liegen, oder nicht? Leben liegen, aber was sonst entscheiden? Na, ist ja auch egal. Ich meine, wenn der andere sagt, es war geil, dann kann es ja auch scheiße gewesen sein, weil er denke vielleicht... Ja, insofern muss man das doch selber entscheiden. Eben, ja. Ist ja. Ja. Hm. Es wird noch nie passiert, dass du irgendwas gesagt hast, was du dir nicht überlegt hast und wo du dann im Nachhinein doch dachtest, oh, das ist aber toll, was du da gesagt hast? Ja, schon, ja. Siehste. Also es ist manchmal so bei Ratschlägen so, also da denke ich nicht so teufel drüber nach, also wenn mich irgendwie jemand nach dem Rat fragt, ne? Und dann rede ich einfach irgendwas, weil eigentlich ist es mir scheißegal, also ich will den nur loswerden. Und dann sage ich irgendwas und dann danach fällt mir ein, boah, das war ja echt ein guter Rat. Siehst du? Ja, ja, also da kommt schon ziemlich was raus. Ja, musst mich nicht gleich kritisieren, sondern erstmal überlegen. Ich hab dich ja nicht kritisiert, ich wollte nur mal so von der anderen Seite kommen, ne? Also dass du da vielleicht nochmal von der anderen Seite rangehst. Ne? Ja, na, das weiß ich ja, na klar, das passiert ja häufig genug, dass man irgendwelche peinliche Zeug erzählt. Das ist ja völlig selbstverständlich. Ja, klar. Aber dass, dann ab und an, doch eine Perle dabei ist, das ist ja dann doch wieder schön, oder? Ja, es ist selten, aber es ist passiert. Ja, bei mir auch. Ja. Bianca, wie entziehst du dich denn diesem Geschwindigkeitstaumel, den du eben beklagt hast? Also ich gar nicht. Was soll ich machen? Ich stehe da, gucke und frage mich, warum sind alle so schnell, nur ich nicht. Also ich bin quasi irgendwie, ich bleib stehen. Also ich bewege mich nicht vom Fleck. Also ich entwickle mich nicht in meiner Persönlichkeit weiter. Und also vielleicht in meinem Wissen schon, aber... Ja, aber wie soll denn passieren, dass man sich in der Persönlichkeit weiterentwickelt? Da kann man sich doch nicht hinsetzen und abwarten. Ja, weiß ich eben nicht. Na, muss man vielleicht selber aus dem Arsch kommen und sich mal überlegen. Naja, was denn? Ja, das kann man aber nicht von jemand anders erzählt bekommen. Naja, siehst du, also was hieß denn, was würde denn bedeuten, dich in deiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich bin jetzt 18 und da dachte ich nur mit 18, boah, jetzt bist du erwachsen. Und jetzt bin ich 18 und irgendwie bin ich 14 oder so. Also nicht 14, okay, das nicht, aber irgendwie ist keine tolle Veränderung und ich weiß jetzt nicht, bin ich denn mit 25 oder 38 immer noch wie 18? Also ich meine, ich muss ja dann auch mal irgendwie einen Beruf machen oder sowas, ne? Und wenn ich denn mit 38 oder weiß ich mit 30 immer noch wie mit 18 bin, dann weiß ich nicht, setze ich dann auf der Straße oder was? Ach, das ist ja für dich dann doch eher eine schreckliche Vorstellung, dass du mit 38 noch so sein könntest wie mit 18. Genau. Ich meine, es ist doch klar, oder nicht? Ja, ist doch eine schreckliche Vorstellung. Ja, eben. Naja, aber andererseits gibt es ja doch immer den Ehrgeiz, möglichst jung zu bleiben. Möglichst dumm? Jung. Jung, ja klar, ja schon, also jetzt von der Motivation oder so, aber jetzt nicht, also ich weiß nicht, Erfahrung, sicher wird das von alleine kommen, aber einfach so von der Einstellung und wie man die Leute einschätzt oder so, also ich weiß nicht, also ich meine, wie ist denn das bei ihr gekommen, kam das so mit der Zeit einfach so von selbst oder wie jetzt? Oder? Was kam von selbst? Ja, weiß nicht, schütze dich jetzt, wie alt bist du? 38. Echt? Ja. Wahnsinn. Okay, 38, ja, naja, wie ist denn das im 40? Ich fühle mich wie 14. Ja, das ist ja. Das ist ja schlecht. Na nee, gut, ja. Siehst du, nee, das ist falsch, das ist ja nicht schlecht. Naja, aber ist super prima, 38. Also 50, ne? Die ist, lauern. Ist super prima, so alt zu sein. Naja, wie du, naja, Gott, na, ich bin erst 18, ich kann da nicht viel drüber sagen, also. Na, möchtest du nochmal 15 sein? Nee, auf keinen Fall. Siehst du, ich will auch nicht nochmal 18 sein. Du willst nochmal 18 sein? Nee! Willst du nicht nochmal, aber gerade, aber willst du vielleicht nochmal 25 sein, weil mit 25 ist man ja blühende Leben und du bist jetzt eher schon so, ich weiß nicht, vielleicht faltig. Ja, klar, ist schon klar, so Verwesungsgeruch breitet sich aus, aber ich möchte auch nicht nochmal 25 sein. Ich glaube, ich möchte genauso alt sein, wie ich bin. Ja, ja. Dann bist du ja ein glücklicher Mensch. Ja, bin ich. Wahnsinn. Ich bin ich, das ist schön, sag ich dir. Schon älter sein. Wie? Würdest du vielleicht schon älter sein, dann wärst du noch weiser, noch klüger. Nee, wenn ich noch älter wäre, wäre ich zwar älter, aber wäre noch genauso doof, wie ich jetzt bin. So kann man ja immer noch die Hoffnung haben, dass, ja, man, vielleicht, Weisheit, ne? Dass man vielleicht immer noch verlernt. Ja, schon, ja. Bianca. Wenn du nichts lernst und dumm stirbst. Ja, da muss man sich Mühe geben, dafür ist man selber verantwortlich. Ja, schon, ja, klar, aber naja. Bianca, ich danke dir für den Anruf. Okay, ja. Ciao. Tschüss. So, jetzt muss, dadurch werden sich natürlich jetzt, Nachrichten leicht verzögern, aber jetzt muss unbedingt Jacques Brel gespielt werden, weil es wirklich ein großartiger Temposong ist. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frissonnosamment 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme t'es charmant. Une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de passer les 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frissonnosamment 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, quand t'es charmant. Une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour a fait au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de passer en 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Il va 5 000 ans, parce que ça montre sans pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la. 0:33. Kurzinfo. Widerspruch. Der UN-Sicherheitsrat kritisierte die israelische Siedlungspolitik in Ost-Jerusalem. Ratspräsident Mogutu warnte zur Zurückhaltung, damit der Friedensprozess im Nahen Osten nicht gefährdet werde. Die israelische Regierung will heute über den Bau von 6.500 Wohnungen im vorwiegend arabischen Teil Jerusalems entscheiden. Einwanderungsgesetz. Die französische Nationalversammlung begann am Abend mit der zweiten Lesung des umstrittenen Ausländergesetzes. Die Regierung verteidigte die Vorlage als notwendige Maßnahme gegen illegale Einwanderung. In Paris versammelten sich 20.000 Menschen zu Protesten gegen die Verschärfung des Ausländerrechts. Aufklärung. Für die tödlichen Schüsse auf muslimische Friedhofsbesucher in der geteilten Herzegowiner Hauptstadt Mostar sind kroatische Polizisten verantwortlich. Wie aus einem UN-Bericht hervorgeht, wurden 2 Beamte fotografiert, als sie vor 2 Wochen einen Mann erschossen und viele weitere Menschen verletzten. Aufklärung. US-Präsident Clinton will im Kampf gegen den Rauschgiftkonsum verstärkt bei der Jugend ansetzen. Schwerpunkt des Programms ist eine Kampagne mit Anti-Drogen-Spots im Fernsehen. Wolkenbruch. Die starken Regenfälle in weiten Teilen Deutschlands haben vor allem im Süden und Westen zu Überschwemmungen geführt. In Saarbrücken mussten Teilstücke der Stadtautobahn gesperrt werden. In Franken wurden Wiesen, Felder und Straßen unter Wasser gesetzt. Auch die rheinland-pfälzischen Flüsse Mosel und Nahe führen Hochwasser. Oh ja, fast schon eine Wettermeldung. Wetter. Es bleibt nachts und am Tage gelegentlich schaurig, vereinzelt auch gewitterig. Tiefstemperaturen 5 bis 8 Grad, Höchstwerte um 9 Grad, wie gesagt, windig. Verkehr. Passt auch dazu. A10 nördlicher Berliner Ring von Dreieck-Oranienburg Richtung Reichhaveland zwischen Dreieck-Oranienburg und Schwante. Sperrung des rechten Fahrstreifens nach Regenfällen im dortigen Baustellenbereich. Jetzt ist dort eine Fahrbahnunterstützung. Hey Matthias, manchmal sind ja Wettermeldungen richtig poetisch. Es bleibt in der Nacht schaurig. Ja. Danke. Fritz Kurze und Matthias Kerkhoff und Dunkel. The Crazy World of Fritz präsentiert den Abschied einer Legende. Philipp Bohr und der Voodoo Club. Yeah. Boa and the Voodoo Club. Zum letzten Mal so in dieser Form und live in Berlin. Mittwoch, 12. März im Huxley. Entstanden, verzaubert und demnächst getrennt trotz Fritz. Er hat da seine Polly aber ganz schnell runtergesunken. 10 Minuten hat er gebraucht. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema ist Geschwindigkeit, jetzt läge es sehr nahe zu sagen, Kinder, jetzt müssen wir mal schnell machen, wir haben nur 22 Minuten, sage ich aber nicht. Ich sage lieber die Telefonnummer 7481110 und ich sage auch nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 7213932, 7213932 und hier ist es die 7481110. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist André. Tag, André. Ja, ich habe dir vorhin zugehört, ich bin gerade erst aufgewacht. Ach Gott. Ey, ich habe doch aber eine volle, beruhigende Stimme, oder? Ja. Ja, ich denke, ja, ich sollte ja, vielleicht... Ja, ich bin durch die beruhigende Stimme wieder aufgewacht. Durch die beruhigende Stimme? Ja. Ach so, ich denke, ich sollte vielleicht Kassetten vertreiben. Zum Einschlafen oder dann auch zum Aufwachen früh. Ja, aus dem Tiefschlaf bin ich wieder aufgewacht. So, André, wann bist du denn? Kannst du ungefähr sagen, wann du eingeschlafen bist? Ich glaube, es war so um 8. Ach so. Und die ganze Zeit lief das Radio? Ja, sicher. Ja, und Johnny hatte ich jetzt zum Beispiel mit seinem krachigen Soundgarden nicht aus dem Schlaf reißen können. Na doch, ich bin ja schon vorher aufgewacht. Ich habe ja noch gehört, wie irgendwas mit Schnellleben habe ich noch mitgekriegt. Ja, Thema ist Geschwindigkeit. Und dann war aber letztendlich meine leicht honnengerne Stimme, die dich aus dem Schlaf gerissen hat. Ja. Ja, schön. Aber ich weiß, schön, naja, gut. Ja, ich würde sagen, ja, schön. Ja, ich wollte eigentlich, ich bin nämlich momentan in so einer eher langsamen Phase. Wie alt bist du? 23. Ja, und von wann bis wann dauerte denn die schnelle Phase? Eigentlich die letzten 2 Wochen. Die waren relativ schnell. Also schnell, also ich, schnell ist vielleicht mit, ist vielleicht nicht, also ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, was der richtige Ausdruck dafür ist. Also ich würde fast sagen, ja, intensiv. Und schnell ist ja eigentlich genauso. Also wenn man in kurzer Zeit ziemlich viele Sachen macht, dann lebt man halt schnell. Ja. Oder man kann auch, das ist auch gleichzeitig dann intensiv, glaube ich. Wobei, na, Intensität hat ja doch immer dann auch noch mit der Tiefe der Ereignisse oder der Eindrücke zu tun, oder? Ja, aber dann kann man ja so sagen, die Masse macht's, ne? Meinst du? Würde ich eher nicht sagen wollen, aber... Ja, na okay, aber ich bin ja nicht der Typ, der... Ich glaube nicht, dass ich der Typ bin, der viele Sachen macht und dann, wo dann nicht weiter. Also ich meine, man kann sich ja auch so durchs eigene Leben zappen, gewissermaßen. Ja. So wie man durchs Fernsehprogramm schleudert. Mir dann immer. Ja. Ja, also und 2 Wochen geht's mir halt ziemlich gut, deswegen. Und seit wann lebst du jetzt langsam? Weil du hast gesagt, eigentlich bist du in einer langsamen Phase. Ja, langsam, beruhigt. Das ist so die Ruhe nach dem Sturm. Ja. Weil dann ist ja, also ich habe das ja heute auch gemerkt, als ich wach war, bevor ich ins Bett gegangen bin. Da habe ich ja gemerkt, dass es geregnet hat, ganz fürchterlich. Ja. Und ja, nicht nur geregnet, hat doch großartig gewittert. Ja, großartig. Ja, wunderschöne Blitze. Sodass alle meine Blumen in meiner Fensterbank ausgespült wurden und die Wurzeln freiliegen. Großartig gewittert, kann man es auch nennen. Aber das ist halt, und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es jetzt, ja, das war so schön sauber alles und so frisch am Tag danach. Es hat zwar nicht gerade die Sonne geschienen, aber es war schon so eine Ruhe direkt. Ja, und jetzt haben wir aber dein langsames Leben ist jetzt nicht eine bewusste Entscheidung von dir, sondern ist einer mangelnden Ereignissen geschuldet. Also ich habe jetzt 2 Wochen... Na, mangelnde Ereignis nicht, sondern das ist jetzt abgeschlossen. Ich habe halt ziemlich viel Power gegeben und es war sehr intensiv und jetzt ist wieder so eine kleine Ruhephase eingetreten, Gott sei Dank. Wodurch zeichnen sich denn die 2 Wochen aus? Also war das jetzt irgendwie aktives, schnelles Leben von dir oder einfach ringsrum eine Menge passiert? War sehr aktiv von dir? Ja, aktiv von mir und von meiner Umwelt. Ja, und worin bestand deine Aktivität? Meine Aktivität, dass ich einfach das gemacht habe, wozu ich Lust hatte, ohne dass ich mich irgendwelchen Zwängen unter... Also war dann doch eher so die Party-Variante von Leben. Na, Party will ich das nicht, also sicherlich auch, unter anderem war mit dabei, aber es waren... Aber ich meine, du hast jetzt in den 2 Wochen nicht Häuser gebaut, Bäume gepflanzt und Kinder gezeugt. Nee, in 2 Wochen habe ich keine Kinder gezeugt, aber wenn ich innerhalb von 2 Wochen... Aber okay, Kinder... Naja, wobei, das geht ja nur, das ist ja nur noch irgendwie relativ leicht auf die Reihe zu kriegen. Also in 2 Wochen ein Haus bauen ist ja viel schwerer. Wie bitte? In 2 Wochen ein Haus bauen ist ja viel schwerer und ein Baumpflanzen ist durchaus möglich, aber eher ungewöhnlich. Ja, stimmt. Ja, also... Aber es ist sehr witzig, dass du das mit den Kindern anführst. Naja, wenn du von Party redest? Ja, nee, das hat ja nicht... Nee, aber es hat nicht unbedingt... Habe ich gesagt Party? Nee, aber ich habe gesagt Party. Und ja, wenn du sagst, in 2 Wochen schnell gelebt, dann ist ja klar, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, oder? Wie? Wenn du sagst, 2 Wochen schnell gelebt, dann ist doch klar, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, oder? Ja, das kommt schon in den A, aber das hat nicht... Okay, Sex and Rock'n'Roll Hip-Hop. Ja, nee, es hat einfach damit zu tun, dass ich halt sehr viele Sachen intensiv durchgelebt habe. Jetzt sag doch mal, aber wirklich ein intensives schilder mal ein intensives Durcherleben von, mit, sagen wir mal, wirklichen Nachwirkungen. Also jetzt nicht mit dem Kater, sondern wo was bleibt, woran der, was vielleicht dann 3 Jahren noch in deinem Leben eine Rolle spielt. Ja, zum Beispiel, da wird's schwierig, wa? Dass ich jemanden kennengelernt habe und dass ich mich selber durch diesen jemanden kennengelernt habe. Und kann ich zum Beispiel sagen, ja, in dieser Zeit habe ich diesen Menschen kennengelernt und daraus habe ich das gelernt. Und das kann ich auch noch in 3 oder auch in 30 Jahren noch von mir überhaupt. Könntest du auch sagen, was du gelernt hast? Was ich gelernt habe? Ja. Was ich will, habe ich gelernt. Was willst du? Ich will nicht allein sein. Das hast du vorher nicht gewusst? Manchmal denkt man sich so, ach ja, das ist alles, das sind so diese netten Ausreden, so von wegen, ach, da habe ich jetzt gar keine Zeit für, das wird jetzt alles viel zu stressig und überhaupt, ich muss jetzt irgendwie Studium, Arbeit oder irgendwelche anderen Probleme da jetzt lösen. Und ja, und deswegen, ihr lebt jetzt aber noch nicht zusammen. Nein. Und ist es aber absehbar? Ja, hoffnungsvoll auf jeden Fall. Ei, und du hast dir gedacht, oh, da muss ich mich doch erstmal hinsetzen und nochmal nachdenken. Ja, genau. Ah ja, ey, dann lass dir Zeit jetzt in deinem langsamen Leben. Ja, das werde ich auch. Ja, wie lange denkst du denn, wird die langsame Phase anhalten, wenn die schnelle 2 Wochen gedauert hat? Eine Woche. Eine Woche? Ja. Das ist ja nicht viel. Ja, das Leben ist kurz. Ich sage immer no fear. Man muss immer viel Chancen, man muss alles mitnehmen, was man kriegt. Also doch eher ein Lebenshektiker. Ja, das kann man sagen. Das sagen auch andere von mir. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja? Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja, hallo, bin ich hier. Wie bitte? Wo bin ich denn hier? Weiß ich nicht, wo bist denn du? Ach so, bin ich jetzt hier bei Fritz? Ja, ich nehme an, wo hast du angerufen? Bei Fritz. Und? Bin auch zurückgelandet. Und warum? Weil ich bin angerufen habe. Warum hast du angerufen? Um mich zu unterhalten. Worüber? Über Schnelligkeit. Mit wem? Und Geschwindigkeit. Mit wem? Mit wem? Ja. Mit Jürgen Kuttner. Und hast du dir Gedanken gemacht zum Thema? Ja, doch. Wie lange würdest du denn darüber reden wollen, über Geschwindigkeit? Nicht lange, das Thema finde ich nicht gut. Und wie lange hast du dazu überlegt? Auch nicht lange. Wollen wir das Gespräch beenden an der Stelle? Dann war irgendwie eine Zacken, knackiert kurz und schnell das Gespräch. Jo. Vielen Dank für den Anruf. Hättest du aber jetzt noch Tschüss sagen können, Herzchen. Hallo? Hallo? Ja, na, das ist aber Party, oder? Wo? Bei euch. Hä? Moment mal. wir sind jetzt im Radio, ja? Mädel, du musst aufpassen, dass du jetzt nicht hyperventilierst. Nee, ich hyperventiliere nicht über. Ja? Voller Sauerstoffrausch und dann liegt man auf dem Rücken. Dann kann man sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern, was passiert ist. Wir machen gerade Fotos. In unheimlicher Geschwindigkeit. Schön. Wir sind uns in unheimlicher Geschwindigkeit. Katja! Zu wie viel seid ihr denn da? Zu dritt sind wir. Zu dritt. Willst du jetzt auch nochmal das männliche Mitglied sprechen? Wie immer das männliche Mitglied? Kombo? Ja? Ja, das kommt jetzt mal. Wir müssen hier ziehen. Ach, die Frau schwindet einfach mal nur. Hallo, Milzi? Ich bin verantwortlich. Ja. Und für die Verschwindigkeit verantwortlich. Wir legen ja doch ein ziemliches Tempo vor, die beiden Mädels da, oder? Ja. Sind ja? Nicht albern, ja. Und du versuchst dich dem zu entziehen oder versuchst du eher mitzuhalten? Nee, ich bin ja der, die Geschwindigkeit macht hier. Du machst die Geschwindigkeit? Ja, ich bin gerade beim Bilder machen sozusagen. Ja. Und du drückst dann immer auf den Auslöser und Nee, im Labor sind wir gerade. Ach, im Labor. Die Vergrößerung, die Bilder haben wir schon. Ah, ja. Und die sind aber auch heute entstanden, die Bilder. Nee, letzte Woche. Sag doch mal, Nils, ich müsste eigentlich was sagen, aber mir ist eine relativ ferne Situation, wie jetzt in der Dunkelkammer so Highlife-Stimmung entstehen kann. Das liegt wahrscheinlich an dem Sekt, den die Mädels getrunken haben. Ach so, oder dass das Licht aus ist. Das auch, ja. Ja, gut. Da ist ja mal Rotlicht, oder? Nee, grünet. Grünet? Hm? Ach, grünet, das macht doch so ungesunde Hautfarbe. Das ist allerdings wahr, aber es ist ja relativ dunkel, das Grün. Mann, die Mädels sind aber auch jetzt ja nicht so, sagen wir mal, Mode- oder erscheinungsbewusst, hä? Ich komm, das ist so das Letzte. Gib die mal die Mädels, da können sie sich auch so äußern. Ja, Mädels. Ey, ist ja wohl das Letzte hier, so eine Beleidigung. Wie sieht er denn aus, der Jensi, unter grünem Licht? Nilsi. Wunderschön, romantisch. Ehrlich? Nilsi ist sexy. Ey, dann seid ihr nicht sauer, wenn ich mich da jetzt nicht weiter in eure... Ich glaube, gerade entstehende Beziehung einmischen will. Würde ich versuchen, mich mit einem lastiven, na viel Spaß noch in der Dunkelkammer zu verabschieden. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Ja, wer bist denn du? Hi Jürgen, mein Codename ist ja Daniel. Tag Daniel. Ja, grüß dich. Sag mal, du zwecks Geschwindigkeit von Gedanken, ne? Und Überlegungen zwecks Anruf. Erinnerst du dich noch? Ich hatte dich mal vor, sagen wir mal, ungefähr vielleicht 2 Jahren angerufen, dass ich dich liebe, musste ich dir ja gleich rüberbraten und dass du mich liebst? Ja, doch. Ach, das hört ja gerne. Ja, echt? Ja, klar. Ja, ich dich auch. Also, einfach so, dass weiß auch nicht, das Spontane, das ist wie Frühling oder weiß auch nicht, einfach so dieses Reinspringen in, also keine Ahnung, irgendwie machst du das, also das ist meine Seele oder was immer man da Schönes am, ne? Ach, das klingt jetzt für mich sehr frühlingshaft, aber du wolltest jetzt aber nicht bloß so Komplimente loswerden. Doch. Ach so, du wolltest dich ja nicht zum Thema äußern? Naja, Geschwindigkeit hast, was weiß ich, du, ich denke da so oft, ich habe schon ewig lang eigentlich kein Sprechfunk mehr gehört. Ich höre dich jetzt auch so wenig eigentlich, sag mal was. Was soll ich denn sagen? Ich höre dich so leise in meiner Sprechmuschel. Ach so, ja, aber das ändert, also selbst wenn ich jetzt ganz viel sage, wäre ich ja dadurch nicht lauter in deiner Sprechmuschel. Nö, das stimmt. Ja. Oh Mann. Hörmuschel. Oh, jetzt hat mir aber der Kollege halbautomatische Anrufbeantworter eben auf den Kopfhörer gesprochen. Aber voll laut. Ja? Ja. Was hat er gesagt? Hörmuschel. Aha. Ja, stimmt, halbautomatisch bin ich unterwegs. Du? Nee, der ist doch halbautomatisch. Der Kollege? Der Kollege ist halbautomatisch. Also oh Mann. Jürgen, ich höre dir lieber irgendwie anders zu, weil so höre ich dich echt ganz, ganz leise so. Ja, dann verabschieden wir uns mal. Ja, mach's weiter schon. War aber eine tolle Liebeserklärung, danke ich dir sehr für. Okay, tschüss. Ciao. Man ist ja gar nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht noch noch einer geht noch. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Anja. Hallo, Anja. Hi. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass du bist ja heute so ganz nett irgendwie so zu den ganzen Leuten am Telefon. So manchmal bist du mal ganz anders. Aha. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal sagen. Und dann, also ich habe auch so eine, weiß ich nicht, ob dich das interessiert oder die Hörerschaft, also so eine kurze Situation in meinem Leben, wo mir die Geschwindigkeit und die Zeit so ganz irgendwie... Ja, erzähl mal. Also eher eine Situation mit hoher Geschwindigkeit oder mit geringer Geschwindigkeit? Na, da ist für mich so mehr oder weniger die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Also fand ich so. Also das klingt ja immer nach Unfall oder Katastrophe oder gleich Ertrinken. Nee, ganz im Gegenteil. Ach so, dann erzähl mal. Also es hat so was zu tun mit Liebe und so was. Das wird aber nicht der Typ von vorhin gewesen sein, der eine halbe Stunde lang ununterbrochen küssen kann. Nee, nee, das war so eine Situation. Also ich habe mit einem Mann getanzt, irgendwie. Das zwittert in der Leitung irgendwie so komisch bei dir auch. Ja, macht nicht. Okay. Lass es zwitschern. Und jedenfalls, weiß nicht, ich hatte so eine Zigarette in der Hand, so die waren so zu einem, so zwei Dritteln aufgeraucht, also ein Drittel stand noch irgendwie. Mhm. Und ich hab dann irgendwie mit dem getanzt, so ganz langsam in seiner Wohnung. Und auf einmal war die Zigarette, also, obwohl die kurz davor noch total an war. Und das war für mich wie eine Sekunde und es waren aber in Wirklichkeit, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so. Und das war so für mich so, da war für mich Zeit stehen geblieben, so ein bisschen. Wartet einzeln mal, dass die Zeit in so einer Art und Weise stehen geblieben ist? Na, ich hab's nicht gemerkt, wie die Zeit weitergegangen ist. Und das ja. Nee, aber ich meine, wartet das einzige Mal, dass die Zeit so stehen geblieben ist? Na, das ist für mich so ein markanter Punkt irgendwie. Es gibt bestimmt auch noch andere Augenblicke, aber da kann ich mich jetzt momentan wirklich nicht so dran erinnern. Und kennst du den Tänzer jetzt noch? Ja, so flüchtig. Flüchtig. Aber sehen Sie sich schon eher nach so einer Situation, wo man ja nicht merkt, dass die Zigarette zu Ende ist? Na, was heißt, ich sehe mich danach, wenn du da bist, dann ist einfach da. Also das kann man nicht irgendwie beisehen oder so. Ja, man hat da keinen Einfluss drauf, aber sehen kann man sich ja doch selber schon danach, oder? Ja doch, denke ich mal schon. Also obwohl, ich finde es schön, dass ich das mal erlebt habe oder dass ich das erleben durfte und das schon, finde ich schön. Dass ich das überhaupt mal so... Wird schon noch zwei, drei Mal passieren. Ja, schön. Sehr schön, wenn. Ah. Danke für deinen Anruf, ja? Okay, jetzt. Tschüss. Tschüss. Mensch, da klingt es ja jetzt wahrscheinlich doch zynisch, wenn ich jetzt hinterher den Song von Mandalay spiele, oder? Da drinnen heißt es ja dann doch, Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier ist es um Sekunden. Mutter Gott im Puff in Mandalay. Die große Lotte Lena. Sieben Bretter an der grünen See. Gott im, was ist das, Piranetta plus der Mann. Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. In der Hand die Uhr und mit Ohe. Gibt's denn nur ein Mensch in Mandalay? Mensch, sind das Schönste auf der Welt. Ich bin zum Teufel, wer dir Geld. Es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wäre. Nehmt den Browning, schieß mal durch das Türchen. Denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Raschel Johnny, hey, raschel Johnny, hey. Stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandalay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Mutter Gott, ein Zwuff in Mandalay. Jetzt trug über dir die grüne See. Gadem, was war das? Janetta Blissermann. Jetzt stehen keine fünf mehr, die Bretterwand entlang. Jetzt keine Uhr und keine Ohe. Und kein Mensch mehr ist in Mandalay. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren damals wert ihr Geld. Ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie dieses kennt man heute nicht mehr. Keinen Browning mehr und auch kein Türchen. Wo kein Mensch ist, da ist auch kein Verkehr. Rasche Johnny, hey, rasche Johnny, hey. Stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandalay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Und mit dem schönen Song ist die Sendung jetzt auch schon zu Ende. Nächste Woche gibt's wieder einen Sprechfunk. gleich kommt der Nightflight mit MC Lücke und ich verabschiede mich an der Stelle. Da ist ja noch einer. Och Mensch, den wir mal hallo. Och, weg ist er. Gut, dann machen wir Schluss jetzt. Tschüss. Von Liebe.